hört den einzigen Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 132 mit dem Thema kulturelle Aneignung durch in Südafrika geborene Milliardäre oder wie weiß Hattinson gern mit Dennis Morhardt. Hallo und Henke Bruhn. Hi. Das wird schon jetzt eine perfekte Sendung, sage ich dir. Eine perfekte Sendung. Ja, hat doch alles bisher auch sehr gut funktioniert. Dennis, Essen, weißt du was? Du bist in Wuppertal gerade. Ja, ach so, steigen wir direkt ein? Wo wir sind alle? Ja, ich wollte das mal kurz sagen, weil ich fühle mich verarscht. Warum? Weil ich habe irgendwann geguckt, weil ich gemerkt, ich wusste ja, dass du unterwegs bist. Und dann habe ich vorhin mal geschaut, wo ist er denn gerade? Und dann wurdest du mir in Essen angezeigt. Und ich habe gedacht, geil, dann kann ich am Anfang der Sendung sagen, guten Appetit, Dennis. Ja. Wo du so viel Essen um dich herum hast. Ja. Aber das ist jetzt vorbei. Ist jetzt kaputt. Ja, ist über die Puppe gegangen, wa? Ja, ja. Die Qualität der Sendung ist noch in der Schwebe. Nee, ich bin gerade in Wuppertal. Wir können gleich dazu mehr reden, aber wir sollten an der Stelle erstmal unseren Gast begrüßen. Denn heute zu Gast ist mal wieder Deutschlands einziger 5-Sterne-Podcaster, der Wert drauf legt, auch so vorgestellt zu werden. Hier ist unser guter Freund, meine Damen und Herren, Dr. Kai Kubasta. Hier ist der Doktor, mach Platz für den Doktor. Okay. Ich bin der Doktor und mach euch wieder schön. Ich box so lange in eure Kackfressen, bis sie wieder gut aussehen. Yeah. Hier ist der Doktor, mach Platz für den Doktor. Hallo, Kai. Herzlich willkommen im Anycast, Kai. Hallo, vielen Dank. Ich vergesse, glaube ich, jedes Mal wieder, von wem jetzt genau dieser Track war. DJ Tomek. Nee. Profis erinnern sich noch an den Spezialkandidaten. Ich hab heute Morgen unter der Dusche noch dran gedacht, wie der noch hieß. Und er heißt Forensik mit Doppel-K hinten. Ah, genau. Ja. Ja. Forensik. Der Rapper, über den Renke in der Dusche nachdenkt. Und den ich habe auch nie vor oder nachher was dafür von dem gehört. Ich habe einfach nur, weil ich mal für dich ein passendes Jingle finden wollte. Habe ich sogar damals gekauft, im iTunes Store für, ich glaube, 99 Cent den Track. Tja, wäre eine Geschäftsausgabe. Ich werde dir auch mal irgendwann einen Track kaufen. Bitte, was hast du gesagt, Kai? Ich meinte, dann werde ich dir auch irgendwann mal einen Track kaufen. Okay. Als damit wir wieder quitt sind. Das ist sehr lieb. Wollen wir mal einfach kalt in die Sendung gehen mit der Frage, auf welcher Seite steht ihr? Offensichtlich nördlich der Wupper. Hm. Das ist immer gut. Ist die Frage jetzt NATO oder was? Beantworte sie einfach so, wie du magst. Auf der richtigen. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe immer, ich habe von Farin Urlaub abgeschaut, zu sagen, ich stehe auf der Seite der Armen und Unterdrückten. Das finde ich auch viel, also auch immer sehr schön. Mir ging es jetzt aber eher darum, seid ihr im Team Johnny Depp oder im Team Amber Heard? Ich habe das Gefühl, dass es da auch nur eine falsche Antwort geben kann. Mir muss man mal erstmal erzählen, worum es hier geht. Ich bin ja nicht so boulevardesk unterwegs, auch wenn mir das oft vorgeworfen wird. Und ich habe nicht mitbekommen, worum es geht. Ich weiß auch nur ganz grob davon Bescheid, weil ich mich auf Reddit verklickt habe. Na klar, verklickt. Ja. Also, die waren mal ein Paar, waren sogar verheiratet. Aha. Und haben aber eine Beziehung geführt, die irgendwann so gekippt ist, das kann man glaube ich sagen, und so ein bisschen toxisch wurde, was an verschiedenen Sachen lag, unter anderem an Alkohol- und Drogenkonsum mutmaßlich vom Herrn Depp und der vielleicht, sage ich mal, ein bisschen der Persönlichkeitsstruktur seiner, aber auch ihrer. Und dann gab es einige Vorfälle. Das wurde aber gar nicht alles so schlimm, so großartig öffentlich. Also da ist mal irgendwie die Polizei wohl eingeritten wegen mutmaßlich häuslicher Gewalt, aber das war wohl nix. Und dann sind die auch wieder abgezischt. Das ist aber jetzt irgendwie alles erst rausgekommen. Und dann haben die sich getrennt. Und es gab Vorwürfe generell schon da, ich weiß nicht, ob das damals schon war mit der häuslichen Gewalt, jedenfalls hat sie halt so eine ordentliche, wie es immer so üblich ist, nach Ende der Ehe Abfindung, wie auch immer man es nennen will, bekommen. Und dann hat sie in einem Artikel in der, weiß ich gar nicht, New York Times oder so, davon berichtet, wie sie sozusagen Opfer häuslicher Gewalt wurde und ganz schlimm behandelt, toxische Beziehungen und so, ohne seinen Namen zu nennen. Aber jeder wusste. Aber es war ganz klar, okay. Genau, es war ganz klar, er war gemeint und deshalb verklagt er sie jetzt auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz. Wegen Diffamierung und, oder was? Genau, so ein Defamation Case, genau. Und sie hat aber so Wiederklage erhoben und will 100 Millionen Dollar. Ach, okay. Und das Schöne an amerikanischen Gerichtsprozessen im Zivilrecht ist ja, da gibt es, also hier haben wir so, das nennt sich Beibringungsgrundsatz in Deutschland. Wenn ich etwas will, etwas beweisen will oder etwas einen Anspruch geltend machen will, dann bin ich erstmal dafür verantwortlich, die Tatsachen darzulegen, die meinen Anspruch unterfüttern. Und sofern sie bestritten werden von der Gegenseite, dann muss ich auch den Beweis liefern, im Grundsatz. Da gibt es dann viele Ausnahmen, manchmal ist auch der andere Beweis wichtig, aber so grundsätzlich ist es so rum. In diesen Juryprozessen läuft das ein bisschen anders. Da sozusagen sind die Parteien verpflichtet, relevante Dokumente dem Gericht zu übergeben. Und es gibt sogar empfindliche Strafen bis hin dazu, dass man den Prozess ganz verlieren kann, wenn man Dokumente vorenthält oder so. Natürlich muss man nicht alles übergeben, sondern wirklich nur, was relevant für den Case ist. Und dann werden auch so E-Mails und keine Ahnung was, werden dann teilweise zum Beispiel geschwärzt, ne, oder sonst wie beschnitten, nur gehighlightete Teile gezeigt, um halt zum Beispiel Persönlichkeitsrechte Dritter zu wahren und so. Das ist da schon vorgesehen. Aber ganz grundsätzlich muss man erstmal die Sachen dem Gericht geben und die werden dann auch in den Prozess eingeführt und deshalb werden da sehr, sehr viele E-Mails, aber auch SMS vorgelesen oder Sprachnachrichten und so von Johnny Depp in der Hosentasche mit dem iPhone gemachte Aufnahmen wiedergespiegelt. Und die werden ins Kreuzverhör genommen, beide, und es werden ganz viele andere Leute noch interviewt. Es ist einfach, also man würde sagen, also als wir klein waren, Dennis, hätte man gesagt, Rosenkrieg. Aha, also es ist so ein klassischer Barbara Salisch Rosenkrieg, okay. Und die spannende Frage ist ja scheinbar, weil es so medial berichtet wird, wird das live übertragen, live getickert? Ja, es wird live gestreamt und zwar komplett. Also es ist quasi wie so, also ein ganz bekannter Fall, wo das ja war, natürlich ein bisschen anders gelagert, war OJ. Ja. Ja. Aber hier auch. Und zwar ist es, das Verrückte ist, das läuft jetzt halt nicht im Fernsehen, sondern es wird halt überall live gestreamt. Und sogar, ja, wenn man durch TikTok scrollt und dann kommt man irgendwann halt irgendwie auf CNN oder was von irgendwelche anderen Sender, die das einfach live auf TikTok streamen. Okay, spannend. Und lass mich raten, es sind sehr, sehr, sehr viele schmutzige und lustige Details entstanden, die alle memewürdig sind. Und deswegen ist das gerade Halligalli für alle, außer die beiden. Ja, absolut. So kann man es am besten zusammenfassen. Genau. Okay. Und dann werden da so illustre Leute müssen dann aussagen, wie zum Beispiel die Inselkeeperin von Johnny Depp, die also seine Privatinsel bewirtschaftet. Ach so, seine eigene. Okay, ja. Ja, genau. Seine Privatinsel und die. Die bewirtet das halt und sorgt dafür, dass alles in Ordnung ist, während er halt den Rest des Jahres irgendwo anders ist und nicht auf seiner Privatinsel verbringt und kriegt dafür irgendwie 10.000 Dollar im Monat. Sogar das hat sie da verraten. Ah, okay, ich verstehe, wo der Reiz herkommt. Und lass mich raten, es gibt irgendwie keine sympathische Person in diesem Rosenkrieg. Weil sie sind beide komplett durchgeknallt. Also. Ja, also, ja, ich habe schon so, sagen wir mal, für eine Seite ein bisschen mehr Sympathie als für die andere, will ich jetzt aber gar nicht sagen, welche das ist und vor allem auch nicht warum, weil ich glaube, dass das letztlich so ein Gefühl ist, dem man sich da hingeben muss, weil wir es halt einfach alle nicht wissen, wie es tatsächlich war und mutmaßlich durch diesen Prozess auch nicht richtig sozusagen rauskommen wird für uns, zumindest die, die das jetzt nicht komplett von vorne bis hinten von A bis Z verfolgen. Aber ist einfach schon ganz spaßig, da mal in so Abgründe zu gucken. Was mich persönlich daran ja immer so ein bisschen stört, das hat jetzt vielleicht auch was damit zu tun, dass ich ab und zu mal über Reddit versehentlich stolpere. Ich möchte das natürlich gar nicht, aber manchmal, ja. man kommt ja manchmal einfach nicht umhin. Nee, auf jeden Fall finde ich, was dort auf jeden Fall gefühlt überrepräsentiert zu sein scheint, sind Fälle, in denen Frauen Männern falsche Vorwürfe machen. Also die Fälle, in denen Frauen Männern tatsächlich was Falsches angehangen haben, sind dort gefühlsmäßig sehr überrepräsentiert. Also das wird immer sehr, sehr hoch gehalten und immer sehr, sehr weit getragen. Kurze Frage, warst du auf r/incel oder so? Nein, einfach auf all. Also auf dem gesamten Reddit. Also ich hab dort, ne, wenn man so eine Zeit lang da mal irgendwie ist, hat man schon das Gefühl, das ist irgendwie sehr häufig vertreten dafür, dass es ja bekanntermaßen nicht so häufig stattfindet. Ja, es ist so ein bisschen wie diese Wohnwagen. Ich glaube, jeder hat einmal schon diesen gesehen, auf die Wohnwagen, die komplett beschriftet sind, mit so Vorwürfen an das Jugendamt, an die Ex-Frau, warum denn jetzt die Kinder weggenommen worden seien, das sind ja alles Faschisten, Nürnberger Prozesse. Ich hab solche Wohnwagen schon öfters gesehen und ich ärgere mich jedes Mal, dass ich nicht anfange zu fotografieren und so einen Tumblr zu dokumentieren. Weil missverstandene Ex-Männer und Ex-Väter, das gibt's wie Sand am Meer. Da wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass es da auch die Sorte auf Reddit gibt. Ja, das ist, glaube ich, genau das dann. Ja, also das ist so, weil sie halt auch so ein bisschen so dieses Klischee erfüllt oder beziehungsweise das bis jetzt, sagen wir mal, im Prozess das so auch rüberkommt, dieses Klischee der komplett manipulativen Frau, die sich alles irgendwie zu ihrem Vorteil erschließt, die zum Beispiel ihre besten Freunde in Wohnungen von ihm leben lässt, für Umme und so. So, das war so ein Ding. Das wirkt halt alles uncool irgendwie, aber erfüllt so komplett dieses Klischee. Und was bei ihm, das ist einfach nur, will ich sagen, das kann man irgendwie nur negativ sehen. Und was bei ihm so betont wird, das finde ich, sieht immer wahnsinnig abgefuckt aus, wie er da alleine hockt und dann er Dinge gefragt wird und dann sich so ein bisschen so mit den Anwälten der Gegenseite so streitet, aber meint einfach doppelt und dreimal so klug zu sein wie die Anwälte. So, und das finden dann vielleicht, da gibt's dann sozusagen, wohingegen das, also das, was bei Amber Heard, einfach für, sagen wir mal, 98% der Menschen irgendwie ein bisschen komisch und aussieht oder eher negativ, teilt sich das bei Johnny Depp nochmal auf, in die sagen, nimm dich mal ein bisschen zurück. Und die anderen, die das richtig abfeiern und geil finden. Aber diese Geil-Find-Seite findet man so in dem, was man sieht, auf der Gegenseite irgendwie nicht so richtig. Okay. Ich weiß nicht. Ich kann sowas live, also es ist mir einfach, vielleicht ist der Vergleich unpassend. Aber ich weiß nicht, wie stark du das jetzt gerade verfolgst, diesen Prozess. Ich hatte sowas Ähnliches am Anfangszeit des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Ja, ist ja grob vergleichbar. Dass man sich dann anfängt in so Details und man diesen Spezialaccounts folgt und wirklich anfängt, jedes Detail aufzusaugen und quasi innerhalb von so wenigen Stunden zu einem Experten mutiert und auch wirklich alles aufsaugen muss. Und deswegen versuche ich mich gerade von solchen Katastrophen fernzuhalten, mental auch. Nee, so krass ist es bei mir auch gar nicht. Ich bin da wirklich echt nur so an der Oberfläche. Das war jetzt also auch Gala. Wahrscheinlich gibt es hier. Also mehr als ja, Gala. Ja, genau. Ah, okay. Ja, genau. So, da bin ich. Also gibt wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht gar Millionen HörerInnen, die wir haben, die das alles besser wissen als ich und auch sofort in den Kommentaren, also hier uns anzünden wollen. Okay. Ja, also ich glaube, ich bin gegen Johnny Depp, er trägt Man-Butt. Nee, diesen komischen Zopf am Hinten. Man-Butt? Man-Bun, ja. Man-Bun, ja. Oder wie er bei uns zu Hause heißt, Spastidutt. Spastidutt, danke. Ja, schwierig. Ja, aber also. Man-Butt finde ich ganz gut. Johnny Depp trägt Man-Butt. Und das im Gericht. Ah. Kommen wir zum nächsten Thema einfach. Ja, machen wir noch. Was ist denn das nächste Thema? Ja, du musst einen Jingle spielen. Wir haben doch hier so ein, wir haben doch eine Vorbereitung. Ja, ja, ja. NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast, Renke, du bist dran. Mir fällt gerade ein, eigentlich wollte ich diesmal Euro-Jackpot und Euro-Millionen vorher auswürfeln, damit wir es nur noch vorlesen müssen, damit sich das nicht so lange zieht. Mir nämlich gesagt wurde, da wird auch schon mal geskippt, wenn das kommt, weil das Würfeln so lange dauert. Seitdem ihr das würfelt, höre ich mir das nicht mehr an. Ist mir original gesagt worden. Aber egal. Neu auf der Anycast schwarzen Liste diese Woche ist Kaput, Vanlife und Physiotherapie. Braucht kein Mensch. Kommen wir zu den Nachrichten. Und zwar erst nach Sachsen. Die sächsische Landesärztekammer warnt nämlich vor einem mutmaßlich falschen Arzt, der womöglich Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Der Mann gebe sich als Diplom-Mediziner Ingo Lauterbach aus, heißt es in einer Mitteilung. Er arbeite seinen Angaben zufolge in einer eigenen Niederlassung in Zschopau im Erzgebirgskreis. Zitat, Herr Ingo Lauterbach besitzt nach aktuellen Informationen keine rechtsgültige Approbation als Arzt und er ist kein Mitglied der Sächsischen Landesärztekammer, heißt es weiter. Weiter ein Zitat, gegen Herrn Lauterbach wurde Strafanzeige erstattet. Dennis, Dr. Kalko Basta, ich möchte niemanden vorverurteilen, aber für mich ist Herr Lauterbach einfach ein fieser Systemling und Profiteur der Angst. Kommen wir zu den Biernachrichten. Henrik Thomann aus Erlangen ist stolzer Besitzer von insgesamt 548.567 Exemplaren von Bieretiketten. Ganz genau. Etwa ein Drittel davon stammt aus Deutschland, die anderen aus dem Rest der Welt. Damit steht er seit 2012 im Guinness-Buch der Rekorde. Anycast sagt dazu, Henrik, komm da endlich raus. Du hast doch kaum Platz im Guinness-Buch zwischen all den Etiketten. Lass los, werde wieder ein funktionierender Teil der Gesellschaft, so wie Xavier Naidoo oder Luke Mockridge. Denk auch an deine Familie. Deine Tochter ist mittlerweile in der 5. Klasse. Du verpasst ihre ganze Kindheit und hältst dich zwischen zwei Buchdeckeln neben Domino-Kettenreaktionen und den meisten missglückten Hinrichtungsversuchen auf. Henrik, du schaffst das. Wir glauben an dich. Kommen wir damit zu den wichtigen Fragen dieser Woche. Beantwortet diesmal von unserem Premium-Gast Dr. Kalko Basta. Mhm. Herr Kubasta, Bild.de fragt, haben die Pochers den Whirlpool so hinterlassen? Das kann ich mir kaum vorstellen. T-Online möchte wissen, war Putin beim Gottesdienst überhaupt vor Ort? Das kann ich mir kaum vorstellen. Wie wird man einen Altkanzler los? Fragt Faznet. Man lockt ihn mit Currywurst. Und dann schnappt die Falle zu, sag ich mal. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. VIP.de möchte von dir wissen. Neue schmutzige Details im Depp-Prozess. Wendet sich jetzt auch Ex-Vanessa Paradis von ihm ab? Ich kenne die nicht, aber ich würde sagen, ja. Und süddeutsche.de fragt, wen kümmert es, wenn ich meine alten Gelenke nicht mehr habe? Deinen Orthopäden kümmert das. Kommen wir damit zur Euro-Jackpot-Vorhersage für den 29. April 2022. Ey, ich hab jetzt... Dennis, du hast bestimmt die Würfel mitgenommen nach Wuppertal. Ich hab die Würfel nicht mitgenommen. Die Zahlen stehen doch schon hier. Nee. Ich habe die Würfel jetzt nicht mitgenommen, aber ich bin jetzt auf euro-jackpot.net gegangen /Zahlengenerator und habe jetzt hier auf Generieren gedrückt und verlese jetzt die Vorhersage. Ja, sehr gut. Hui. 2, 11, 16, 34, 42 und die Euro-Zahlen sind 4 und 9. Und die Euro-Millionen-Vorhersage für den 29. April 2022, Dennis? Ich klicke nochmal auf Generieren. 7, 15, 23, 24, 44 und die Euro-Millionen-Zusatzzahlen 5 und 12. Dennis, eine Frage noch. Ja. Zählt das jetzt eigentlich? Weil das war ja ein Euro-Jackpot-Generator und kein Euro-Millionen-Generator. Ich weiß, es ist dasselbe Spielsystem, aber dass er sozusagen nicht, kein offiziell, also kein Generator, der wirklich tatsächlich auf die Euro-Millionen, also der dafür ausgelegt ist. Das ist ja also anders gemacht. Das ist ja wie, als wenn ich sozusagen zwei Apfelsorten habe. und ich backe jetzt meinen Kuchen nicht mit einem Boskop, sondern mit einem Elster-Apfel. Meinetwegen, aber diese Angaben sind hier immer alle ohne Gewehr, nur mit Pistole. Daher YOLO. Das Jingle abfahren. Dann. Ach so, aber du sagst doch immer, das war. Ach so, das war. NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. Mir wurde gesagt, wir sollen nicht so viele Rubriken machen, weil das, dann haben wir ja nur noch Rubriken und gar keine Sendung mehr. Deshalb solltest du vielleicht mal den nächsten Die ganze Sendung abspielen. Ist eine Rubrik. Der Anycast Spendenaufruf. Kai, du hast diese Rubrik ja initial mal vorgeschlagen und hast uns auch diesen wunderbaren Jingle gebaut. Deswegen ist eigentlich nur quasi richtig und wichtig, dir jetzt die Ehre zu überlassen und uns deinen Spendenaufruf vorzustellen. Das ist nett, dass ich hier die Plattform von euch zur Verfügung gestellt bekomme. Ich hab die letzten Tage und Wochen so ein bisschen verfolgt, was da gerade bei Twitter passiert mit Elon Musk. Und mich auch gefragt, okay, wieso möchte er denn Twitter jetzt überhaupt kaufen? Und es hat sich dann rausgestellt, ihm liegt die Free Speech sehr am Herzen. Ne, also die, ne, es ist eine gewisse Art von Freiheit. Und dem möchte ich gerne nachkommen. Und deswegen würde ich die Hörer in dieser Sendung gerne dazu aufrufen, auch für die Freiheit zu spenden. Die IBAN der Freiheit lautet DE 12 10 04 00 00 02 66 96 61 04. Das ist die offizielle IBAN der Freiheit, in diesem Fall vertreten von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das war der? Der Anycast Spendenaufruf. Nee, ich dachte ja, der Sinn dieser Rubrik wäre gewesen, dass ihr am Ende immer noch euren eigenen Spendenaufruf bringt. Nee, das machen wir nachher. Ja. Das solltest du solltest dich jetzt ja erstmal alleine lächerlich machen, dachte ich. Weil im Umfeld ja, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit möchten wir nicht genannt werden. Ich fand auch sehr gut, dass es zu der Kategorie Mensch gehört, die während die Zahlen vorlesen switchen, ob sie jetzt die Zahlen einzeln vorlesen oder in so Zweiergruppen. Also du hast. Ich hab das durchaus absichtlich gemacht. Ach so, verstehe. Mir fällt das auf. Das ist so wie 9, 3, 10. Die IBAN ist DE 12 140.000 vorbei. 00. Die Rubrik ist schon vorbei. Ich möchte an dieser Stelle, an dieser Stelle möchte ich noch hinweisen, es gibt ein wunderbares Video von Carambolage, der Arte-Sendung, 1000-mal schon hier empfohlen und werde ich auch weiterhin 1000-mal nochmal empfehlen. Und zwar zum Thema. Ja. Du bist ja auch Eigentümer eines Carambolage-Jutebeutels. Richtig und genau, ich habe ja einmal in diesem Carambolage-Rätsel gewonnen. Ich bin richtig stolz auf mich. Und da gibt es ein Video zum Thema Zahlen, und zwar wie die Zahlen vorgelesen werden. Im Deutschen ist es ja so, dass man diesen komischen Sprung hat. Man liest ja von rechts nach links, also 21, also quasi die letzte Ziffer und dann die zweite. Und in allen anderen Sprachen oder sehr vielen Sprachen ist es ja andersrum. Und es gibt auch in Deutschland eine Bewegung, die nennt sich 20 und 1, die quasi auch das für Deutschland fordert. Und ich wollte eigentlich nochmal bei irgendeiner Gelegenheit anfangen, auch konsequent 20 und 1 zu sagen, um einfach die Leute so richtig abzufacken. Das muss ich mir nochmal vornehmen. Einfach auch, wenn du bei Behörden anrufst und sagst so, ja, ich möchte es gibt ja auch, die 20 und 1 es, bitte. Es gibt ja auch nochmal im Französischen, kommt ja vor allem noch dazu, dass sie es nochmal auf Französisch sagen. Ja. Ja, das stimmt. Schlimm. Das ist eine ganz andere Sprache dann quasi. Und das machen die sogar außerhalb Frankreichs. Ach. Auch, wenn sie Französisch sprechen. Ja, sogar. Ich habe sogar gehört, dass deutsche Kinder das in der Schule im Französischunterricht auch auf Französisch aussprechen müssen. Die haben wahrscheinlich auch dieses Carambolage-Video gesehen. Dennis, möchtest du kurz sagen, warum du in Wuppertal bist? Ich habe mir die Schwebebahn angeguckt. Ich habe so eine, also ich will mir so weirde ÖMPV-Sachen angucken, die in der Bahncard 100 inkludiert sind, weil ich bin ja immer noch geizig. Also ich werde nicht für Attraktionen bezahlen. Wo kommen wir denn da hin? Geizig ist das Adjektiv, das in der Regel alle Menschen beschreibt, die eine Bahncard 100 haben. Ich bin kurz davor auf eine First zu wechseln. Nicht erste Klasse, die heißt First. Bahncard 100 First. Einfach Arschloch zu sein. Und zwar mit vollem Herzen. Aber du bist doch da kein Adel. Vielleicht nochmal so eine Harald-Glöckler-Variante gibt, die heißt dann Fürst. Ja, ich wollte gerade, gut. Nee, dann mach du den Witz. Okay, alles klar. Nee, ich bin, wie gesagt, ich bin Wuppertal, weil ich mir so weirde Sachen angucken wollte. Und es gibt hier einmal die Schwebebahn, ein wunderbar schönes Stück Industriegeschichte und Denkmal und mit modernen Bahnen und echt. Ein Wunder, dass das Ding nicht abgerissen wurde, weil es schon albern, ehrlich gesagt, ein bisschen, so technologisch gesehen. Es gibt hier in Essen zum Beispiel den Spurbus, den habe ich mir heute auch angeguckt, und zwar ist das mitten auf der A40, ist auf dem Mittelstreifen, sind so zwei Betonspuren, die aber so eng sind, dass du quasi da nicht frei navigieren kannst, sondern die Busse haben außen so Rollen. Das heißt, die können sich da einhaken, und der muss nur geradeaus fahren, und dann wird automatisch gelenkt, der Bus. Deswegen ist es sehr platzsparend. Man hätte auch einfach eine Tram bauen können, aber das war Kommunismus und das macht man nicht. Und ja. Müssen wir schon mit dem Dieselbus durch die Gegend fahren und hier nicht mit diesem Scheiß. Weiß schon, der Russe. Und dann gibt es noch den H-Train oder den H-Zug, H-Bahn heißt es, glaube ich, in Dortmund. Das ist auch so eine Schwebebahn. Und das Ganze auch mal Skytrain in Düsseldorf. Und die gucke ich mir morgen noch an, tatsächlich. Und darum bin ich jetzt hier in dieser Ecke. Und habe von Wuppertal noch nichts gesehen. Ich weiß, hier ist Friedrich Engels irgendwie geboren, auferstanden, whatever. Okay. Ja, nicht nur Friedrich Engels, ne? Auch hier Hans-Dietrich Genscher und Johannes Rau. Ist also eine Stadt, die viele, in der viele Menschen geboren sind. Und darf man nicht vergessen, also ich habe gerade schon, also wir hatten ja vor der Sendung einige technische Probleme. Dennis, möchtest du nochmal sagen, wer schuld daran ist? Nein. Okay. Und da haben Kai und ich mal so kurz mal uns mit Wuppertal beschäftigt. Ich habe gesagt, dass man die Schwebebahn ja von der ICE-Strecke aussieht, was Kai gar nicht wusste. Ja. Übrigens. Das heißt, der guckt nie aus dem Fenster, sondern immer nur auf sein Endgerät offenbar, wenn er Bahn fährt. Was für ein User. Vielleicht habe ich ja auch geschlafen. Ja, was in der zweiten Klasse gibt es da nicht viel zu sehen. Wieso, aus dem Fenster gibt's doch immer was zu sehen. Die Fenster sind doch in der ersten Klasse genau die gleichen. Das sagen sie dir. Renke, dann bist du wohl auch noch nicht erste Klasse gefahren. Doch, manchmal kaufe ich mir einen Sparpreis. Und dann, was, fährst du erste Klasse im IC2 von Hannover nach Norden oder was? Nee. Was ich manchmal mache ist, wenn ich spät dran bin, fahre ich gerne mal erste Klasse nach Hamburg. Ah. Weil das kostet dann irgendwie einen Zehner mehr und da ist der Sitzplatz schon drin. Das stimmt. Ja, nee, deswegen bin ich in Wuppertal. Genau, aber was ich sagen wollte, ist, wir haben uns dann, ich finde immer, wenn man von der Bahnstrecke auf Wuppertal schaut, dann versuche ich immer, die Schwebebahn zu erhaschen, so einen Blick, das zu sehen und denke ansonsten immer, meine Güte, ist die Stadt hässlich. Aber dann habe ich mir gerade den Wikipedia-Artikel durchgelesen, das stimmt so gar nicht. Es geht tatsächlich. Also ja, es gibt so ein bisschen Nachkriegsbauten, die schon hässlich sind. Es gibt auch so ein paar moderne Verbrechen. Aber insgesamt ist das schon eine ganz nette Stadt tatsächlich. Ich habe gelernt, viele Filme sind da gedreht worden, weil es nämlich auch so Gründerzeitviertel gibt. Ja. Und es gibt große Parks und so. Das sieht man halt alles von der Bahnstrecke aus nicht. Also zum Beispiel, also ja, Gründerzeit ganz viel tatsächlich, hat mich so ein bisschen auch an Berlin erinnert und man fährt mit der Schwebebahn durch das Werk von Bayer tatsächlich, was hier ist. Das ist quasi auf beiden Seiten der Wupper und man fährt dann mitten da durch dieses Werk und das ist sehr lustig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Wuppertal lohnt sich tatsächlich nochmal sich richtig anzuschauen, ich werde das noch nicht jetzt machen. Wie nicht jetzt, was? Naja, ich fahre morgen wieder. Das heißt, ich habe gar keine Zeit dafür. Ich hab meinen Fokus auf die Schwebebahn gesetzt. Also du fährst echt nur mit der Schwebebahn oder fährst du weiter oder was? Ja, ich musste leider ein bisschen mehr arbeiten als geplant. Deswegen war mein Zeitbudget quasi aufgefressen. Passiert. Aber ich komme wieder. Das Schöne ist, ich habe ja eine Lieblingshotelkette. Und zwar, das ist das Premier Inn. So eine UK-Kette. Die haben vor, weiß nicht, 2 Jahren in Deutschland angefangen, die Häuser aufzumachen. Die Häuser sind relativ standardisiert, relativ preiswert. Die haben kein Shishi. Die verzichten auch auf diesen ganzen Buchungsportalen drin zu sein. Du kannst sie de facto einfach nur über deren eigenen Webseite buchen. Und die Hotels sind echt preiswert jedes Mal und ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt und ich bin in deren System und werde mittlerweile ziemlich oft begrüßt, einfach so. Man kennt mich. Und das Hotelzimmer kostet jetzt hier 42 Euro die Nacht. So. Und zwar ist das tatsächlich ein guter Standard tatsächlich. Also das Einzige, was wirklich fehlt, ist ein Kühlschrank. Das ist so eine moderne Sitte von diesen neuen Hotels, dass sie auf Kühlschränke verzichten. Aber sonst habe ich hier alles, was man braucht. Ein schön bequemes Bett, gute Klimaanlage, gut angebunden. Die sind immer meist sehr zentral, diese Häuser. Deswegen kann es gut sein, dass ich nochmal 42 Euro reinschippe und nochmal herkomme nach Wuppertal demnächst. Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie viel Geld man für ein Hotelzimmer ausgeben sollte. Ah, weiß ich nicht. Also es gibt sicher... Also ich bin geizig und ich finde halt mehr als 50 pro Nacht finde ich irgendwie unangemessen. Das stimmt nicht. Das kommt ein bisschen auf den Service an, aber ich nutze nichts von diesem Service. Was nützt mir denn ein, weiß nicht, 5-Sterne-Hotel mit Concierge-Service, wenn ich von dem Concierge ja gar nichts möchte? Und bezahlt haben möchte der auch alles, was ich von dem haben möchte, extra. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt heute, weil ich bin durch Zufall habe ich mir die Karte, also was heißt durch Zufall nicht, ich habe es ja aufgerufen selber, aber ich bin durch so Internettunnel geschritten, so schlecht ausgeleuchtete und fand mich auf einmal auf der in der Speisekarte des Grill Royal wieder. Wo ist denn das Grill Royal? Das ist hier an der Spree. Kennst du das nicht? Nee. Das ist so ein Promi-Laden. Ah. So, da kann man irgendwie so Steak essen. Das ist das Borchert der Spree. Genau. Aber ist das Borchert nicht auch an der Spree? Nee. Das ist. Ach nee, das ist die ständige Vertretung. Ich verwechsel das gerade. Wo ist denn das Borchert? Das ist auch irgendwo in Mitte. Da unten, ja, südlicher, also unweit Gendarmenmarkt. Ja, ne? Genau. Ja, ja. Da, wo man sich als Finanzminister mit russischen Diplomaten trifft. Hey. Das ist der noch nicht russische Honorarkonsul. Ach so, naja. Und die beiden sind gute Freunde. Ja, ja. Und trinken also gerne sehr viel Weißwein. Wenn ich jetzt für nächste Woche ein Zimmer im Food Hotel Neuwied buchen würde, würde das 76 Euro kosten für eine Nacht. Das Problem beim Food Hotel, das ist schon ganz schön viel. Food Hotel Neuwied ist, dass die coolen Zimmer ja gar nicht mehr haben. Ich erinnere mich. Ja, das stimmt. Die haben jetzt immer so es sieht billiger auf, ja. Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch an so Krombacher-Zimmer und so Gedöns. Es gab das Krombacher-Zimmer, es gab natürlich auch das Prinzenrolle-Zimmer, ja. Ist natürlich unvergessen. Warum genau, sagt mir das überhaupt nichts? Du kennst das, Renke, wo würdest du denn schlafen, wenn du in Neuwied nächtigen würdest? Ich sehe gerade Bilder. Ja, Kai, erzähl doch mal. Kulinaris Zimmer? Klär doch mal, Renke, auf. Was ist das Food Hotel? Das Food Hotel Neuwied ist ein, wie es in seiner Selbstbeschreibung heißt, Supermarkt-Themenhotel. Und die Zimmer sind alle in der Regel nach einem, also früher waren sie zumindest nach einem bestimmten Produkt eingerichtet. Das war dann vermutlich so ein Sponsoring-Deal, den sie da am Laufen hatten. Und wenn man sich mal so ein paar Bilder in der Google-Suche anschaut aus der Historie, dann haben sie sich schon wenigstens einigermaßen Mühe gegeben. Es sah natürlich immer noch trashig aus, aber ein grundsätzliches Theme war schon zu erkennen. Und irgendwann sind sie dann dazu übergegangen, einfach nur noch ja so Werbepaneele quasi auszutauschen und so ein paar Farben abzuändern, sodass du also ein Zimmer hast, wo am Ende einfach nur große Werbung drin hängt. Und die sagen dann, ja, das ist ja jetzt der, weiß nicht, der Barilla-Raum oder wie auch immer. Und ja, das ist dann das tolle Theme, das du dann genießen kannst für die Nacht. Ja, Genau. Aber genau, und aber mittlerweile haben sie irgendwie das Theme Supermarkt, und das zeichnet sich dann den Bildern nach zu urteilen dadurch aus, dass sie Werbung drin hängen haben und so Fotos von Flaschen beispielsweise oder so ganz kleine Supermarkt Cards, jetzt fällt mir gerade nur das englische Wort ein. Einkaufswägen, ja, das ist ein schwieriges Wort, das kenne ich nicht auf Deutsch. Genau, Auto. Ja, so kleine, als Körbchen oder sowas. Auto, genau, Einkaufsautos. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade in den Chat das Foto des damaligen Prinzenrollenzimmers eingefügt. Ja. Und du siehst, da hat man sich Mühe gegeben. Da war, die Kissen waren in Prinzen, da waren Kekse, da war der Tisch, das Design. Das haben sie heute alles nicht mehr. Das ist so enttäuschend. Ja. Genau, es ist ja, ne, Podcast mit Fotos ist natürlich immer super, genau, aber der Tisch hat wirklich die Form eines Kekses und auch die Farbe und so weiter. Und jetzt habe ich als nächstes mal ein Foto, das verlinken wir im Sinne von ihr natürlich alles in den Shownotes, das Foto vom neuen Prinzenrollezimmer. Da ist jetzt literally nur noch ein riesiges Werbeplakat von dem Prinzenrolle-Prinz zu sehen, und der Rest ist einfach, ja, Standard. Und da ist so eine Krone hinten aufs Bett gemalt, ja, tatsächlich. Ja, würde mich jetzt zur Frage bringen, was will man in Neuwied? Also warum? Wo ist denn Neuwied eigentlich? Das ist immer noch die Frage. Hast du nicht zugehört? Da gibt es das Food Hotel. Das ist bei Koblenz. Achso, ich guck gerade, ja. Das ist in diesem Niemandsgebiet zwischen Frankfurt und Köln. Dass sich so Rheinland-Pfalz schimpft. Ja. Also wenn man so eine Rheinradtour macht, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da landet, obwohl dann kann man auch die 15 Kilometer weiterfahren und ist halt in Koblenz. Ich habe, Google Maps zeigt ja immer, wenn man so halb reingezoomt hat, schon so ein paar Pins an, die sind ja personalisiert, aber ich finde bei mir sehr schön einmal das Röntgenmuseum Neuwied, das Piratenland Neuwied und der Porta Möbel. Ich finde, das passt sehr schön. So, weißt du, was mir angezeigt wird direkt? Ja. Nicht nur die David-Röntgen-Schule Neuwied, sondern vor allem Kaufland. Ah, sehr schön. Und die Gaststätte Destille Ewig Jung. Sehr schön. Ja. Oh, asiatisches Restaurant Mongolei Neuwied. Und Porter wird mir auch angezeigt, tatsächlich. Ah, sehr schön. Diese Episode wird gesponsert von Neuwied. Food Hotel, ne? Von der, nee, Neuwied hier Tourismus-Dings. Ja. Aber jetzt mal zurück zu den Hotelpreisen. Auch sehr interessant, meine Preise sind natürlich ganz andere als deine, Kai. Also mir werden hier Zimmer, was hast du gesagt, 72 also das, Euro wann? Nee, das günstigste, was ich gefunden habe, war die Nacht für 76 Euro. Und welche Nacht? Ja, eine. Weiß nicht, das war, glaube ich, der 6. oder so. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr geöffnet. Aber es konnte auch schon teurer werden. War bei mir alles 10 Euro teurer, also mindestens. Ja, aber ich keine Ahnung, was so ein angemessener Hotelpreis ist. Ich finde es immer, das ist auch, weil es komplett gewürfelt. Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Nee, ich kann das halt auch komplett nachvollziehen, denn als ich da halt diese Speisekarte aufgemacht habe, und da sind halt, die verkaufen da halt auch Kaviar und so ein Scheiß, ne? Aber eben auch so gute Steaks, wo man ja weiß, das kann halt schon mal eher teurer werden. So, wobei bei entsprechender Qualität und so beim Essen muss ja jeder selber wissen, wie viel Kohle man für sein Essen ausgibt. Ist ja auch alles irgendwie okay, kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem habe ich mir das irgendwie so angeguckt und dachte da auch so, ja gut, da gibt's jetzt halt irgendwie so ein Tomahawk Steak für, weiß ich nicht, 72 Euro oder so. Aber warum? Warum sollte ich das, warum? Und dann kosten da irgendwie die Fritten 7,50 Euro als Beilage. Und dann denkt man sich auch so, ja, warum? Also, aber warum? Das ist die Frage. Und die Frage habe ich bei Hotels auch häufig, wenn die so viel Geld kosten. So, ja, okay, ich verstehe, das ist ein angemessener Preis für die Dienstleistung, sagen wir mal, alles so zwischen 60 bis 120 Euro, die mir da geboten wird, vielleicht mit Frühstück noch und so und irgendwie keine Ahnung was, Fernsehprogramm oder irgendwie Sauna, Spa-Bereich, Pool oder so, aber dann denkt man sich, aber warum? Das ist ja einfach echt viel Geld und das muss man doch auch billiger hinkriegen. Ja, es ist Auto übernachten zum Beispiel. Ist ja auch immer was anderes, ob man jetzt irgendwie nur mal ein paar Nächte in der anderen Stadt ist oder richtig Urlaub macht. Also dann habe ich ja auch vielleicht andere Erwartungen an so ein Hotelzimmer, auch wenn die bei mir dann vermutlich immer noch relativ gering ausfallen. Ja, das erinnert mich, dass ich eigentlich nochmal für diesen Tausender dieses, also es war jetzt, waren in Anfang der Nebensaison oder Ende der Nebensaison in Mallorca, dieses, das war die Junior Suite von TUI, in einem dieser All-Inclusive-Hotels, Junior Suite und halt VIP-Zugang zum Bierkönig. Das ist dann so Dienstleistung, wo ich mir sage, ja, da kann man schon mal sich eine Junior Suite gönnen. Das macht Sinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht jeder auf Mallorca den VIP-Zugang zum Bierkönig hat. Ah, nee, ich hätte gerne den VIP-Zugang Zugang zur Gaststätte Destille Ewig Jung in Neuwied. Die gibt's wahrscheinlich, wenn du da im Supermarktzimmer pennst, wahrscheinlich dazu. Musst du mal nachfragen. Und es sind nur 500 Meter bis zum City Hotel und nur 350 Meter zum Food Hotel. Ja, siehst du? Lohnt sich. Ja, dann hast du auch schon die Stadtgrenze erreicht. So, apropos so. Reisen, Renke, du warst erst auch weg. Ja, ich war über die Feiertage in Ostfriesland und ach Mist, wisst ihr, was wir vergessen haben? Was denn? Ich schließe gerade alte Browserfenster, Entschuldigung, ich musste gerade mal unterbrechen, aber wir haben ja eine der schönsten für die letzte Folge, ich habe hier noch alte Browserfenster öffnen, nämlich mit Jas, Dennis, ne? Jassen bei Swiss Lotto, kann sich erinnern. Ja. Da waren wieder Leute online. Und da haben wir ja. Und da muss man sagen, haben wir echt die schönste, eine der schönsten Nachrichten aller Zeiten erhalten, ne? Wo war es denn nochmal? Ich muss mal wieder finden. Das war so eine süße Rezension. Die könnte man sich fast sogar auf eine Karte drucken lassen. Oder aufhängen. Ja, ich finde, das ist auch eine gute, finde ich auch eine gute Selbstbeschreibung. Und zwar hieß es da, Mensch, Bruno und so weiter, diese Folge ist echt der Höhepunkt einer langen Folge der Unerträglichkeiten im Anycast. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderschön? Eine lange Folge der Unerträglichkeiten. Ich lese jetzt aber keine Benutzernamen vor, sondern erzähle von Ostern. Ich war, genau, in Ostfriesland und wir waren so ein bisschen spazieren, ganz schön, eigentlich in Dornomasil, auf dem Deich, so mit, wie man sich das vorstellt, so mit völlig zerrupft aussehenden Schafen, weil die im Winter wieder draußen waren und die dann immer so, die zwar sehr träge da irgendwie rumhocken und rumliegen, aber wenn dann da Leute dran vorbeilaufen, dann gehen die doch lieber mal 2-3 Meter weg, weil die wahrscheinlich schon von, Hunderten von Touristenkindern gequält wurden. Diese armen Tiere. Und dann waren wir im Hafen in Dornomasil bei Fisch Rinjes und haben gegessen. Und das ist halt so ein Fischhändler am Hafen, der kommt halt die Kutter und dann wird der Fisch gekauft und der wird dann auch da verkauft. Also da kann man auch so ganz klassisch so Krabben kaufen zum selber poolen und so und Fisch und so weiter, alles aus der Nordsee. Und die haben natürlich wie sich das gehört, nicht nur so eine Theke, wo man den Fisch kauft und Fischbrötchen, sondern da gibt's auch einen Imbiss. Und das Ding da, muss man ehrlich sagen, ist, also da war ich das letzte Mal bestimmt vor über 10 Jahren das letzte Mal. Und das ist aber richtig, richtig geil, weil das halt richtig so ein Imbiss ist, wie man sich den so vorstellt. Und wie so Imbissessen zu sein hat. Nicht schlecht, aber auch alles andere als geil. Und trotzdem sehr gut. Weißt du, was ich meine? Ehrliches Essen, meinst du? Ja, ehrliches Essen, ganz genau. So. Und ich habe mir, also wenn ihr das mal googeln mögt, und dann könnt ihr auch mal so ein bisschen die Bilder anschauen. Das war früher sah das alles ein bisschen geiler aus. Früher konnte man auch noch den Fisch, da ist man so in so eine Halle reingegangen und hat da quasi den Fisch rausgekauft. Das haben die alles ein bisschen umgebaut mittlerweile. Aber dieser Imbiss-Teil sozusagen, der ist immer gleich geblieben. Und da gibt es auch die Inneneinrichtung, die ist leider hier ja nur einmal so schwach bei Google zu finden. Die ist so in so einem richtig hässlichen Blau, sind die Holzmöbel gestrichen. Du vergesst und die Fliesen in diesem dunkelbraun-roten Ton. Die Wände sind gefliest und das, aber man sieht überall, die Sachen sind nicht uralt, und nicht mehr hergerichtet, sondern, ja genau, Dennis hat, Kai hat ein schönes Bild gefunden, und da gibt's noch so Bänke mit Tischen dazwischen, die auch in dem gleichen Blau gestrichen sind. Wenn man genau hinguckt, sieht man aber, das ist nicht alles uralt und nicht gepflegt, sondern die sind alle irgendwann mal übergestrichen worden, vor gar nicht allzu langer Zeit. Man hat sich einfach dafür entschieden, das jetzt so durchzuziehen. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. So die Polster, die könnten mal ein bisschen mal sauber gemacht, vielleicht auch erneuert werden. Aber ansonsten ist es, glaube ich, sieht es einfach genauso aus wie vor 60 Jahren da. Was ich sehr, sehr gut finde. Und dann habe ich mir Backfisch bestellt, dazu Bratkartoffeln und Bohnensalat, wo man ja erstmal denkt, ja, das klingt nach einem ordentlichen Essen. Das war aber kein ordentliches Essen, das waren, glaube ich, drei ordentliche Essen. Weil alleine... Also es waren zwei so Backfischteile und eins hätte locker gereicht mit einer anderen Beilage dazu. Die waren so riesig und es war einfach echt gut und ich habe mich wirklich gefreut, nicht nur einen schönen Tag da irgendwie an der Nordsee rumzuspazieren und irgendwie in Schafkacke zu treten, sondern auch irgendwie ganz einfach und ehrlich essen zu gehen. Das war sehr, sehr schön. Ich war sehr beseelt davon. Und das ist eigentlich alles, was ich teilen wollte von diesem Kurzaufenthalt. Wenn ihr da in der Gegend seid, geht mal zu Fisch Rinis und unterstützt die lokale Wirtschaft. Ich finde ja sehr gut, da gibt es ein Foto von der Menükarte an der Wand und da sind die Matjes-Teller einfach durchnummeriert. Mhm. Matjes-Teller 1, Matjes-Teller 2 und da gibt es so verschiedene Varianten, aber wozu sich Namen und so, weißt du, so ein Hipster-Restaurant, also hier so, ich habe heute in so einem Hans im Glück gegessen und dann heißt das irgendwie, weiß ich nicht, Nacht Träume heißt der eine Burger oder so ein Gemülle. Ja, fickt euch. Nennt es einfach Burger 4. Ja, also vor allen Dingen ist das auch ganz cool, weil das so, es gibt diese Theke zum Kaufen rechts und dann geht man aber geradeaus ein bisschen weiter runter, dann gibt es einmal den Bestellen-Counter und daneben den Abholen-Counter. So, aber nicht so cool wie in irgendwelchen modernen Kaffeeläden oder so, sondern das haben die halt schon immer so gemacht. Ja, aber was du vergisst, was zu sagen, abholen, da steht nicht abholen, sondern da steht Speisen, Ausgabe. Wunderschön. Ja, stimmt. Wunderschön. Ja. Also ich finde, dieser ganze Imbiss hat sowas von einem, der als lokaler Kult in einer NDR-Doku gefeiert werden könnte. Oh ja. Das ist so wie diese Autobahn, diese Landstraße, Bundesstraßen-Gaststätte mit dieser Frau. Die auch ja, schon zweimal da Gabi war. Gabi, ne? Oder so? Nee. Gabi? Nee, ach, wie hieß sie denn nochmal? Die, wo immer die Trucker vorbeikommen, ja, ne? Und die da Rollis extra dann da. Rolli, genau, ja. Verlinken wir, es gibt einmal die Original-Doku und dann waren sie während Corona nochmal da. Oder, ich glaube, es war drei gibt. Es gab Rolli und dann gab es nochmal Advent in Rollis, Brummi-Imbiss und dann nochmal das Corona-Update. Eine wunderbare Frau, eine wunderbare Gaststätte, ein Traum. Möchte ich auch irgendwann nochmal hin, tatsächlich. Und ich sehe gerade YouTube, Martin Rinjes hat einen YouTube-Kanal und er hat genau drei Videos hochgeladen. Einmal Bosch Ecologix 7 zeigt Behälter leeren. Das ist irgendwas, anderthalb Stunden wird da irgendwie, glaube ich, Fisch entleert. Und dann vor 8 Jahren Sturmflut Dor Nummer 7 bei Fisch Rinjes. 1:02. immerhin 63 Abonnentinnen. Ja. Aber ich sehe gerade bei Fisch Rinjes, das wird ja auch mit dem Kleingeld dann vielleicht ein bisschen nervig, oder? Weil die haben ganz viele Gerichte mit 5 Cent am Ende. Ich hab mit Karte gezahlt, keine Ahnung. Ach so. Ich finde die Preise sehr großartig. Bratwurst 2,20, große Currywurst 3,10, Bockwurst 2,20, Bratcurry 2,35. Von wann sind die Preise denn? Ich weiß nicht. Also, Juni 2021. Das war auch so ein Ding. Da habe ich mich echt ein bisschen gewundert. Da haben Leute wirklich Schnitzel bestellt, ne? Oh. Den Leuten ist nicht zu helfen. Da müsste man eigentlich direkt ins Meer werfen. Dann für 5,30 Euro. Dann bist du einfach in einem Laden, ja. Also ein Imbiss von einem Fischhändler. Die machen seit Generationen nichts anderes wahrscheinlich als mit Fisch zu Handel zu treiben, den zu verkaufen. Und dann gehst du da hin und dann kaufst du dir so ein TK-Schnitzel. Also noch verbessert, vom, wenn du einen Hähnchenschnitzel da bestellen würdest. Das ist aber nochmal abfuckend besser. Oh mein Gott. So ein TK-Schnitzel in Rahmsoße. Hm. Ja. Das, oh Gott, für 3,10 Euro ein Hähnchenschnitzel. Ja, nur von glücklichen Tieren. So. Aber es gibt auch, das ist jetzt auch nicht nur so Backfisch, ne? Man kann auch Seezunge essen zum Beispiel. Das ist, also, Ja, das ist tatsächlich eins der Dinge, die ich jetzt so als Veganer sehr vermisse, ist Fisch tatsächlich. Und ich habe tatsächlich... Wirklich? Das hast du mir noch nie gesagt, ja. Dennis. Weißt du, was ich letztens getan habe? Ich habe tatsächlich mir einen Dosen, hier einen Hering in der Dose reingezogen. Ich habe echt gegen mein Gelöbnis verstoßen. Geil. Und ich habe... Ich stand heute bei Netto auch wieder davor übrigens. Und ich habe jede fucking Sekunde davon genossen. Und wäre es nicht so scharf, kann ich es wahrscheinlich noch ausgeleckt. Übrigens, ich möchte kurz vorlesen. Die Seezunge ist ein nachtaktiver Einzelgänger und ernährt sich von Borstenwürmern, dünnschaligen Muscheln und kleinen Krebstieren. Ja. Wenn sie meint. Hier, apropos hier Seezunge und was schwimmt. Du bist schwimmen gegangen, Renke. Ja, und ich war, das war jetzt an diesem Wochenende. Seezungen, Dennis, das sind keine fetten Fische, damit hast du mich nicht beleidigt. Die sind eher, das sind Plattfische. Ich wollte dich gar nicht beleidigen, ich wollte eigentlich nur so ein Segway machen, das nächste Segment, weil hier war kein Schnitt. Ich war im Stadtbad. Seezungen schwimmen im Wasser, wo ist auch Wasser? Ja. Im Schwimmbad. Genau. Ja, aber in Süßwasser. Ich war sogar chloriert. Ich war im Stadtbad Neukölln. Das heißt koloriert. Das war in Technicolor, war das gefärbt, das Stadtbad. Wir wollten schwimmen gehen und hatten irgendwie nur ein Kind aus Gründen gerade zur Verfügung, um schwimmen zu gehen. Und dann haben wir geguckt, waren noch ein bisschen spät dran und im Moment ist ja immer noch so. Das andere war in der Werkstatt oder was? Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Und die haben, also jedenfalls waren wir ein bisschen spät dran und haben dann keine Karte mehr bekommen für das Schwimmbad, in das wir hätten gehen wollen. Und haben wir mal geguckt, na, was gibt's denn hier so? Und es gibt, ich sag mal, in diesem Haushalt Bestrebungen, nicht ins Stadtbad Wedding zu gehen, oder wie das heißt. Dingsbumsbad, Kombibad, Seestraße, so heißt es, genau. Ich fand das eigentlich ganz okay. Achso, Entschuldigung, jetzt habe ich verraten, wer hier dafür und wer dagegen ist. Aber wir haben da mal geguckt und dann haben wir gesehen, ach, Stadtbad Neukölln, da kann man tatsächlich jetzt noch hier Karten kaufen. Ist ja begrenzt und haben wir dann gemacht, sind hingegangen und das ist, wenn man sich das Bild dazu anschaut, sieht das halt wunderschön aus, weil das halt so ein altes Stadtbad ist. Das ist auch einfach in so einem Gebäude, das ist nicht so freistehende Schwimmhalle, sondern das ist halt einfach irgendwie so ein altes Gebäude. Das fügt sich aber ein, so traufhöhenmäßig in die ringsumherstehenden Gebäude. Man geht da irgendwie so rein durch so eine alte Eingangshalle und geht dann so eine Treppe hoch und schwimmt dann sozusagen ein Stockwerk höher. Ist einfach hübsch und schick. Und es waren nur 30 Leute oder so im Wasser in diesem Timeslot. Der ist dann auch ein bisschen kurz. Der war, glaube ich, 2 Stunden. Den wir da hatten, aber das war echt toll. Und das wollte ich einfach nur mal kurz erwähnt haben. Das heißt, wer die Möglichkeit hat, da mal hinzugehen, soll mal ins Stadtbad Neukölln gehen. Kai war da auch schon. Genau, ich war vor ein paar Jahren mal dort. Das ist wirklich sehr schön. Es hat sowas Spa-mäßiges, ne, obwohl es eigentlich nur ein öffentliches Schwimmbad ist, quasi. Ja, also da gibt's gar nichts, ne. Es gibt echt, das ist halt Wasser. Ja, und das ist vorne ein bisschen flach und ein bisschen tiefer. Genau, es gibt ein Becken und dann gibt es, glaube ich, noch mal eins für so Veranstaltungen oder irgendwie Kinderschwimmen oder irgendwie sowas. Ja, das ist, also das Öffentliche, was zumindest zurzeit öffentlich ist halt die große Schwimmhalle oder wie die heißt. Und das ist halt ein Becken, ist vorne ein bisschen flach, da kann man irgendwie sitzen auf den Steinbänken oder also Steintreppen. Und dann ist ein bisschen tiefer Nichtschwimmerbereich und danach ist halt Schwimmen. Da musst du dann, also tiefe Bereich, da musst du aber auch schwimmen, immer im Kreis, sonst kommen die Bademeister und sagen, dass man bitte schwimmt. Stimmt, ich war vor Corona dort, ja. Und dann war da ein, ja, wie alt wird die gewesen sein? Keine Ahnung, die war so vielleicht 19, 20, würde ich schätzen. Und offensichtlich konnte die einfach nicht so gut schwimmen und wollte schwimmen üben und hatte auch ein bisschen Probleme so mit der Puste. Und dann ist die halt nicht immer im Kreis geschwommen, sondern erstmal eine Richtung und hat sich dann hinten am Beckenrand erstmal festgehalten, ein bisschen durchgeatmet und zurück. Und da sind echt mehrfach die Bademeister ausgerückt und haben mir gesagt, sie muss jetzt weiterschwimmen. Um Gottes Willen! Und das war, das war jetzt überhaupt nicht so, als hätte die irgendjemanden gestört. Die war komplett in der Ecke, die hat sich sogar einmal so, das geht so ein bisschen, das ist so ein bisschen tiefer, also von Beckenrand zum Wasser ist das nicht so, man gerät gerade ins Wasser rein, wie so modernen Bädern, sondern das ist wie so eine tiefe Stufe, nochmal so 40 Zentimeter tiefer, und die hat sich dann so in der Ecke an diesem Rand so versteckt, sodass man sie von oben nicht so gut sehen konnte. Oh Gott. Das fängt schon an, wenn ich sowas erleben will, dann würde ich sofort wieder die Lust, sollte ich sie jemals entwickeln zum Schwimmen, direkt wieder verlieren. Weil du von irgendwelchen miesepetrigen Kleingartenwächtern, Lagerwächtern direkt wieder aufgestachelt wirst, so, aufgestochen wirst. Weil du dich nicht exakt an die Regeln gehalten hast, nicht wirklich millimetergenau. Und dann kommt sofort, kommt direkt der Typi mit dem Messstab und misst deine Hecke, so. Und übrigens in der Dusche, zumindest auf der Männerseite war das so, war die Tür ausgehangen. Das ist ja komisch, warum das denn? Das hängt mit diesem Artikel zusammen, den du da verlinkt hast. Magst du mal erzählen? Das vermute ich, den hat Kai verlinkt. Das, ach so. Ja, Kai. Ich hab den auch nochmal gefunden irgendwo. Nee, das ging, ich sehe gerade, es war vor 2 Jahren. Genau, das ist ein Artikel auf queer.de. Und die Überschrift lautet: Nach Beschwerden geht Berliner Stadtbad gegen Schwulensex vor. Man möchte anmerken, das ist nicht die Bild oder irgendeine rechtskonservative Boulevardzeitung. Sondern es ist die schwule Bild, queer.de. Genau, Schwulensex, ein Wort. Genau, Schwulensex ist hier ein Wort, nicht geht genau, ja. In einem Wort geschrieben. Genau, und da gab es wohl Vorfälle in der Dusche im Stadtbad Neukölln. Aus diversen Gründen haben es die Betreiber dann vorgezogen, die Tür doch auszuhängen, damit man dem vielleicht ein wenig Herr wird. Entgegensteuern kann. Genau, damit man dem ein wenig Herr wird. Den Artikel verlinken wir natürlich, und da kann man auch ein sehr schönes Foto vom Stadtbad sehen. Ja. Ja, das ist der richtige Ort, um sich mal einen Eindruck über das Stadtbad Neukölln zu verschaffen. Während man zwei Männern beim Masturbieren zuguckt. So. So, und dann übrigens am Ende sehr schön, da fragt man sich dann schon, ob das jetzt noch Artikel oder Satire ist. Letzter Absatz ist eigentlich der beste. Schwulen oder bisexuellen Männern, die sexuelle Abenteuer in einer Badeatmosphäre suchen, wird empfohlen, eine Schwulensauna aufzusuchen. Derartige Einrichtungen gibt es in über 30 deutschen Städten. Und jetzt der beste Satz überhaupt. Vergangenes Jahr wählten die Nutzer von gay.de die Pluto-Gay-Sauna in Essen zur besten deutschen Schwulensauna. Queer.de berichtete. Ah. Ja, Dennis, du hättest es ja ausprobieren können, wenn du schon in Essen bist. Stimmt, ich hätte in die Pluto-Gay-Sauna gehen können. Nee, ich war schon mal im Boiler in Berlin. Das ist ja auch eine sogenannte Schwulensauna. Aber es gibt da immer donnerstags den Wohlfühlabend. Und das ist da gar nicht so anstrengend. Also haben tatsächlich Leute nicht Sex, sondern die gehen tatsächlich dahin zum Saunieren. Und das ist deutlich angenehmer. Und dann gibt es einfach irgendwie stündlich, gibt es in dieser 90-Grad-Sauna Aufgüsse, und dann gibt es irgendwelche Sachen, die man in sich einreiben kann, damit irgendwie zum Wohlfühlen, gibt es irgendwie Joghurt und Öle und Gedöns. Und wunderbar. Also, wenn man mal eine Schwulensauna von innen sehen möchte, donnerstags ist der Tipp, da muss man nicht so viel weggucken. Denn ist jetzt nur noch die Frage, ist da die Tür eingehängt in der Dusche? Es gibt da keine Tür. Dann will ich doch nicht hin. Nee, es gibt für bestimmte Räume gibt es auch Türen. Sie haben aber oft Gucklöcher. Okay, dann kurze Anschlussfrage. Auf welcher Höhe sind diese Gucklöcher? So, dass man da vorstehen kann und gucken kann, durchgucken kann. Du meinst jetzt auf Augenhöhe eher? Ja, genau. Und Gucklöcher meine ich so, auch nicht. Ach so, okay. Aber ja, alles klar. Ach so. Nee, die waren schon verglast, diese Löcher. Aber halt nicht so klein, ach wo man so sich anstrengen muss, sondern schon so Bullhorn, also so hier, so Fensterschiffsgröße. Ach so, okay. Aber könnt ihr generell Sauna was abgewinnen? Ich weiß nicht, ich finde das immer, das ist auch so eine Sache. Dann geht man irgendwie ins Schwimmbad und dann gibt's da so die, keine Ahnung, Tageskarte oder so, wenn das so ein größeres Spaßbad ist, ja, dann zahlt man nicht für 2 Stunden Tarif, sondern darf so lange bleiben, wie man will. Man kann irgendwie Pommes kaufen und wenn man dann nochmal 10 Euro extra zahlt, darf man auch in den Saunabereich. Und das ist auch wieder so für mich, genauso wie, naja, man kann jetzt das Tomahawk Steak für 72 Euro bestellen, aber warum sollte man das tun? Das ist auch, also ich finde, ich Sauna, warum? Also wenn, dann würde ich warum? Auch nicht in den Saunabereich von irgendeinem Spaßbad gehen, sondern dann, ne, dann gehe ich eben in die Sauna oder in so ein Spa oder sowas vielleicht. Also ich fand die 90 Grad Sauna tatsächlich sehr, sehr angenehm, weil du bist dann tatsächlich nur mit dem du bist mit deiner eigenen Existenz damit beschäftigt, weil quasi jede Bewegung ist halt anstrengend, also das gar nicht so sehr, aber du bist halt da und es ist einfach warm und zwar schwülend warm, also gerade in der Gay Sauna ist es sehr schwül und sorry, daran konnte ich jetzt nicht vorbei. An dem konnte ich jetzt nicht vorbei, es tut mir leid. Und es war sehr angenehm, es war einfach auch nicht, du hast einfach nicht irgendwie dich komplett kaputt geschwitzt, sondern du hast einfach wirklich, aber du hattest, in dem Moment konntest du einfach auch so den Kopf leeren und es war einfach so wirklich, ich fand das sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob das jede Woche machen möchte, aber ab und zu fand ich das okay. Das Ding ist nur, dass ich habe immer das Gefühl, dass Saunas halt auch anstrengend sind. Also wenn es irgendwie, ich wusste halt an dem Abend, wo sie sehr Wohlfühlabend sind, sind halt einfach auch ältere Herrschaften, die haben auch keinen Stress jetzt. Also das war einfach alles deutlich entspannter. So. Und ich glaube, dass wenn du, weiß nicht, in so einer Spaßbad-Sauna bist, im Zweifel quatschen da Leute noch in der Sauna, kriegst du Anfälle. Also ja, wir waren mal vor, oh, das ist aber wirklich ewig her, das ist bestimmt 12 Jahre her oder so, waren wir mal im Center Parks irgendwo im Elsass. Und da gab es so, ich glaube so, die teuersten Häuser, und da wurde durchgängig Deutsch gesprochen. Nee, das nicht, aber wir waren halt irgendwie zu 8 oder zu 9 und haben dann so dieses größte Haus da für ein verlängertes Wochenende gemietet. Und da war auch Sauna und ein Dampfbad drin. Und wir haben Leute ständig da in der Sauna abgehangen und ich bin da irgendwie einmal rein, dachte irgendwie so, nee, es ist irgendwie ein bisschen ungeil. Dampfbad hingegen, das konnte ich irgendwie nachvollziehen, das war nicht ganz so heiß und man ist so die ganze Zeit so von allen Seiten befeuchtet und so, das war irgendwie so ganz, das fühlte sich so ganz muckelig an, aber Sauna ist mir irgendwie nix, kann ich nicht. Dampfbad finde ich aber auch super, das kann man schon machen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das fand ich irgendwie, das war echt schön. Das war auch so einfach so entspannt. Aber Sauna ist nix, ist mir nix. Ja, ich glaube, bei 90 Grad steige ich dann noch aus. Ich finde die kühleren Saunas finde ich netter. Sauna ja, aber nicht ganz so heiß vielleicht dann am Ende. So wie die Story hier mit Putin und Schröder, wo die Sauna angefangen hat zu brennen, die er jetzt erzählt. Habe ich nicht mitbekommen. Ja, Schröder hat jetzt... Nee, ich auch nicht. Dennis, hast du nicht gerade gesagt, du guckst dir keine Kriegsberichterstattung mehr an? Nee, aber so Schröder-Gossip, dafür bin ich immer zu haben, leider. Das ist, da bin ich leider drauf huckt. Und der hat, Schröder hat dann stolz darauf erzählt, dass, als irgendwie, das war der erste Staatsbesuch oder so, und die waren in der Sauna, und dann scheinbar die Sauna Feuer gefangen. Und da hat aber Gerhard Schröder darauf gestanden, erstmal sein Bier auszutrinken, bevor er die Sauna da verlässt. So. Auch schön. Und das hätte Putin imponiert. Und das sei die Basis für die Freundschaft gewesen. Ach so. Ja, genau. Noch ganz, ganz kurz angeschlossen ans Schwimmbad-Thema. Und vielleicht, um vielleicht mal ein Schwimmbad zu nennen, das ich explizit nicht empfehlen kann, auch wenn es grundsätzlich ganz schön ist, das ist das Stadtbad Mitte. James Simon oder James Simon oder wie man den noch immer nennt. Genau, das Stadtbad Mitte in der, wo ist denn das? Gartenstraße in der Nähe von der Torstraße auf jeden Fall. Zumindest ist es nicht wirklich empfehlenswert, wenn man denn wirklich vorhat, dort ein paar Bahnen schwimmen zu gehen. Denn auf der einen Seite, also ne, es gibt so einen Pool, da gibt es dann, weiß nicht, so 5, 6 Bahnen vielleicht, also ist jetzt nicht so groß. Mhm. Dazu kommt aber, dass das Becken auf einer Seite relativ niedrig ist. Und jetzt ratet mal, wie niedrig das Becken auf der einen Seite ist. 40 Zentimeter? Nee, es muss ja schon mehr. Also 90 Zentimeter, würde ich sagen. Es sind 60 Zentimeter. Und dann gehst du da ins Becken, ne, und dann, ne, das ist jetzt, da ist direkt dann auch die Bahn. Das ist nicht der Einstieg zum Becken, sondern die Bahnen auf der einen Seite sind einfach 60 Zentimeter tief. Okay. Und dann stehst du da wie so ein Depp und fragst dich dann, okay, also fange ich jetzt hier quasi schon an, mich hinzulegen und zu schwimmen? Das kann ich ja auch nicht machen, das sieht dann ja total bescheuert aus. Denkst du, dann laufe ich mal ein paar Schritte, gut, hier wird's tiefer, jetzt fange ich hier an zu schwimmen. Schwimmst die Bahn, schwimmst wieder zurück, bist dann auf einmal an dem Problem, dass du gerade in 60 Zentimeter tiefem Wasser schwimmst und was machst du dann, wenn du die Richtung wieder wechseln müsstest? Also es ist komplett bescheuert einfach. Alle Leute, die da Bahn schwimmen, sehen auch einfach immer an dieser, wenn sie dann wieder am Ende sind, irgendwie sehr, sehr irritiert aus und es sieht, ja, ich kann es nicht empfehlen. Ja, aber es hört sich danach an, als wäre diese Stadtbad gebaut worden, damit sich Leute tatsächlich drin waschen können. Erst waschen und dann schwimmen und dann wieder waschen. Das, ja, es sieht schon relativ alt aus. Okay. Warte mal, ja genau, 30er Jahre, ja genau. Ja. Ja, ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten. Vorher, Dennis, aber meine Kehle ist so trocken. Kannst du da was machen? Ja, kann ich machen. Das Anycast-Getränk der Woche. Ich habe hier einfach nur, um dich wieder zu ärgern, Dennis, Coke Zero von Coca-Cola. Warum ärgerst du mich damit? Weil du das so schrecklich findest. Ach so, ja, ich finde. Du also trinkst doch nur noch Pepsi Max? Ja, ich habe auch hier Pepsi Max tatsächlich stehen. Ist auch billiger tatsächlich. Ja. Wolltest du nicht was anderes trinken eigentlich jetzt? Genau, ich bin ja in einem Hotelzimmer und was das Schöne an so Hotelzimmern ist, da gibt es ja immer so einen Wasserkocher und so eine Auswahl an so abgepackten Heißgetränken und da gibt es zum Beispiel in meinem Hotelzimmer Dallmayr Gold, löslicher Kaffee, Instant-Kaffee in diesem Schlauch und deswegen habe ich hier einen Wasserkocher, mache jetzt mal an, so und ich trinke das erste Mal in meinem Leben jetzt Instant-Kaffee. Das erste Mal in deinem Leben? Genau, ich habe noch nie Instant-Kaffee getrunken und ich werde es richtig scheiße finden, ich sag's jetzt schon. Ja, Instant-Kaffee hat immer so einen ganz eigenen Geschmack, finde ich. So, er erinnert mich auch wirklich jedes Mal an Hotels. Ich habe auch sonst andere Sachen noch zur Auswahl. Ich habe jetzt diese Tüte nicht richtig aufreißen können, sehr richtig geil. Hast du auch so einen heißen Zitronentee, so Krümelzeug? Ich guck mal kurz, was ich so habe. Oh, riecht ich kann in der Zeit ja schon mal mein Getränk der Woche nennen. Das ist sehr gerne. Sprudel mit einem Schuss Grapefruitsaft. Mhm. Moment, jetzt bist du bei Sprudel. Sprudel ist für dich aber Sprudelwasser, ja? Das ist, genau, Wasser mit beigesetzter Kohlensäure. Mhm. Denn da, wo ich herkomme, sagt man Sprudel tatsächlich zu Limonaden. Das ist komisch. Kann ich nicht nachvollziehen und habe ich jetzt so direkt auch kein wirkliches Verständnis. Okay, ja, das sind halt die kulturellen Unterschiede in Deutschland, ne? Dabei kommen wir doch beide aus dem Westen. Aber aus sehr, sehr anderen Westseiten. Wo du, ja, Dennis hat ja, wieder bitte, was bitte, zu sagen. Bitte erzähl, ich hab Zeit. Nee, ich wollte nur sagen, ja, aber sozusagen, du kommst da schon deutlich näher, sozusagen, bist da deutlich näher Zonenrandgebiet als ich. Ich wohne deutlich näher am Foodhotel Neuwied als du. Genau, auch das ist richtig. Dennis. Und ja, schon näher an der innerdeutschen Grenze der ehemaligen. Also in dieser Zone. In dieser Auslage, hier sind zwei Tüten Süßstoff, noch eine Packung Dallmayr Gold, zwei Zuckersachets und vier Teere, Peppermint, Earl Grey, Breakfast Tea und Mixed Berries. Und man hat es jetzt gehört, der Wasserkocher der Marke Aliseo Hotel Perfektion ist fertig. So. Diese Wasserkochergeräusche, die haben auch direkt wieder so Adventskalender-Vibes. Oh ja. So, soll ich dir mit Milch reinpacken? Also ich habe hier so ja, dieses Gedöns. Du kannst doch jetzt nicht, bevor du probiert hast, schon Milch reinschütten. Jetzt probier doch erstmal, ob sie so schmeckt. So, ich habe hier einen Löffel. Also ich würde, also auf jeden Fall, Gott, ich sagen, kleiner Schuss Milch kann nicht schaden. Manchmal wollte ich eigentlich vorhin sagen, manchmal mag ich den Geschmack von Instant-Kaffee aber ganz gerne. Das ist halt nicht so richtig Kaffee, also so vom Geschmack ist halt ganz was anderes eigentlich. aber irgendwie so dieses, also wie soll man das beschreiben? Das hat da so einen gewissen, es zieht ja immer so gewissermaßen durch die Nase so ein bisschen. Das mag ich ganz gerne. Ich glaube, das ist das McDonald's-Phänomen. Man weiß einfach, wie es schmeckt. Es schmeckt jetzt nicht sonderlich gut, aber man hat manchmal diese Erwartung, das jetzt schmecken zu wollen. Ja, das kann sein. Könnt ihr weiterreden? Dann muss ich es nicht probieren. Nee, du sollst es jetzt probieren. Und wie schmeckt denn jetzt eigentlich der Instant-Kaffee, den du bei dir hast? Also, ja. Wenn ich das rieche, das riecht schon bitter. Und ich finde Sachen, die schon bitter riechen, immer verdächtig. Und das ist eigentlich ja, dann bist du bei Kaffee aber schon mal ganz an der falschen Stelle. Und das ist ja das Ding. Uns ist ja genetisch einprogrammiert worden. Ich rede jetzt einfach so lange weiter, bis ich mich überwinde, das zu trinken. Eigentlich genetisch einprogrammiert worden, eine bittere Sache nicht zu essen. Und wir haben uns kulturell angewöhnt, das dann trotzdem zu tun. Und das ist eigentlich dumm, so evolutionär technisch betrachtet. Weil normalerweise ist das denn dumm? Weil bittere Sachen sind giftig. Ja, aber Dennis, wir leben ja jetzt nicht mehr von den Beeren am Strauch ausschließlich, sondern das verstehst du? Ist es besser, was wir heute haben? Ist es besser? So allgemein gefragt, so kulturgeschichtlich gefragt. Hä? Es geht doch einfach nur darum, dass wir das nicht mehr brauchen heutzutage. Und du kannst deine Paleo-Diät machen bis in alle Ewigkeit. Das ist mir scheißegal. So, ich probiere das jetzt. Es ist heiß, leider zu heiß. Ah, schade. Kannst ein bisschen Wasser reinschütten, kalt ist noch oder so. Es ist halt Kaffee. Das kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass das Kaffee ist. Also du hast so einen bitteren Nachgeschmack, das hat so einen Kaffeegeschmack, aber es ist halt voll bitter? Ja, deshalb habe ich auch gesagt, schütte auf jeden Fall so ein bisschen von dem von der Milch rein oder so. Das Ding ist, ich finde es nicht mehr so furchtbar wie, also ich könnte es mir vorstellen, wenn es nicht so heiß wäre, das zu trinken tatsächlich. Ja. Vielleicht ist das jetzt also die Einstiegsdroge, um dann später so, jetzt richtigen Kaffee zu trinken. Salmeier Kaffeesahne, ultra hoch erhitzt, 10 Gramm Fett. Okay. Sehr gut. Das sieht auch so schmierig aus danach. Und war der Kaffee dann Nescafé? Nee, das war auch Dallmayr Gold. Nein, Dallmayr Gold. Okay. Ja, die gute. Hör doch zu. Wir sind ja, ich höre den Endicast also, nicht. Es ist ein deutscher Podcast, in dem wir deutsche Produkte unterstützt. Der Dallmayr Gold von, da steht auch auf der Rückseite hier, Brüder im Geiste von der Alois Dallmayr Kaffee OHG. So, offene Handelsgesellschaft. Persönlich haftend, der Herr Alois Dallmayr. So, jetzt sieht das plörrig aus auf jeden Fall. Es sieht jetzt so kaffeebraun aus. Dieser Podcast wird unterstützt von Dallmayr Gold, Neuwied und der Friedrich-Naumann-Stiftung. Für die Freiheit. Es ist nicht besser geworden durch diese Kaffeesahne, ehrlich gesagt. Findest du? Ich hätte es ohne besser gefunden, tatsächlich. Ja, und jetzt noch Zucker. Meinst du, ich probiere jetzt immer Zucker? Also, eigentlich ist es falsch. Eigentlich hättest du vorher Zucker reintun müssen und dann keine Sahne, sondern Kaffeeweißer. Also, ich packe jetzt ein Päckchen Zucker rein. So. Gucken wir mal, ob das jetzt irgendwie besser wird. So, ich bezweifle es. Ich hätte es tatsächlich pur getrunken am Ende, wenn es nicht so heiß gewesen wäre. Es riecht jetzt widerlicher. Es riecht zu süß. Also die Kaffeesahne ist schon süß und der Zucker macht zu süß. Ich bin nicht so der Süßtyp. Ja. Weißt du, was das Problem ist? Da ist jetzt halt, da ist halt Fett drin. Und Fett hat, ich habe immer den Eindruck, dass Fett den Geschmack bisschen länger auf der Zunge so verlängert. So. Also Fett ist ja Geschmacksträger. Genau. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich zum Beispiel beim Essen irgendwie nochmal so einen Schuss Sahne oder vegane Sahne oder so ein Stück vegane Butter reinjage, dann verlängert das den Geschmack. Das hat immer so ein bisschen einen leicht längeren Abgang. Und das ist derselbe Effekt hier, aber das ist nicht gut tatsächlich. Und dann kommt dieser Zucker raus, der sich da auch nicht in diesen Geschmack integriert, sondern einfach nur so draufgebatscht ist. Das heißt, du hast diese Bitternis, also Bitterlichkeit, und dann kommt da plötzlich Zucker. Und ich so, ja, das ist ungeil. Also, wenn ich Kaffee trinken sollte, jemals in meinem Leben, dann tatsächlich, entweder ist es komplett übersüßt, also diese Starbucks, wo eigentlich in Wahrheit kein Kaffee drin ist, sondern einfach nur pappsüß, mit 300 Kalorien pro Schluck, oder komplett pur. Ich würde dir wirklich mal empfehlen, probier mal Geisha-Kaffee. Das ist eine besondere Art, die sehr, sehr mild und auch sehr süß ist. Aber ich will es ja nicht. Wahnsinn. Süß. Ja, aber angenehm. Also ich glaube, wenn man keinen bitteren Kaffee mag, dann könnte das vielleicht sein. Der ist leider wahnsinnig teuer, aber es gibt von so ein paar Marken auch so ne, diese Einmal-Tütchen, wo man sich mal so eine vielleicht bestellen kann, um es zu probieren. Nee, also sorry. Also das hat den Kaffee gerade wirklich ruiniert. Wenn du noch so ein Tütchen hast, kannst du dir ja noch einen machen. Ja, das überlege ich mir. Aber nee, tatsächlich, also ich glaube, ich könnte es euch vorstellen, mit der Bitterlichkeit komme ich klar, aber diese Süße macht's gerade und dieser Fett, der da jetzt dran drin ist, ganz ungeil. Gut, dann war das jetzt das Anycast-Getränk der Woche. Ich habe noch zwei, also wir haben ja eigentlich noch was Großes vor heute. Sonst hätten wir auch uns nicht unseren Premium-Gast Dr. Kaiko Basta eingeladen. Ich muss aber noch kurz zwei Sachen empfehlen, die man sich mal anschauen sollte. Das eine ist kürzer, das ist ein Artikel über eine Frau in Herne, die seit Jahren ihrem verstorbenen Ehemann zu Ostern Osterdekoration aufs Grab stellt. Und ist seit Jahren wird diese Osterdekoration immer wieder vom Grab geklaut. Und jetzt hat sie in Zusammenarbeit mit der Polizei Herne dem Dieb eine Falle gestellt und eine GPS-Falle gestellt, einen präparierten Osterhasen aufs Grab gestellt mit einem GPS-Sender, Empfänger, Dingsbums dran. Und tatsächlich ist der Dieb wieder erschienen und die Polizei hat das Ding jetzt verfolgt und die Spur führt zu einem 72-jährigen Kleingärtner. Der hat wahrscheinlich wirklich seit Jahrzehnten ihr das weggeklaut. Ja. Und der macht das sich jetzt seinen eigenen Garten mit voll, oder wie? Ja, weiß ich nicht, mehr gibt's nicht. Das war übrigens Anycast Classic, ne? So haben wir früher sehr viele Themen gesammelt. Einfach Spiegel-Panorama und dann mal gucken, was gibt's Schönes. Ah, Panorama von Spiegel. Eine goldene Kategorie. Eine goldene Kategorie. Ich kann mich kaum auf diesen Spiegelartikel konzentrieren. Da ist nämlich so eine Werbeanzeige von dieser Münzhandelsgesellschaft. Französische 10-Euro-Münze mit Harry Potter-Motiv. Ich glaube, ich kaufe mir die direkt mal. Das ist schon ziemlich cool. Ah. Außerdem hast du noch was anderes. Genau, und dann habe ich noch was Schönes, wieder ein längeres YouTube-Video, das sich wirklich sehr stark lohnt. Ich lese mal kurz den Titel vor, das verrät eigentlich schon alles. Also der YouTube-Account heißt Lucas Builds the Future und das Video heißt I gave my microwave a soul with AI and it tried to kill me. Und zwar hat Lucas, der so ungefähr Ende 20 sein dürfte, der halt irgendwie was mit YouTube und irgendwie Computern macht, hatte als Kind einen imaginären Freund. Und der imaginäre Freund war seine Mikrowelle. Und der hatte auch einen Namen gegeben und es gab richtig als Kind eine Backstory für die Mikrowelle. Und seine Schwestern haben sich über ihn lustig gemacht und seine Eltern fanden das irgendwie komisch, aber so war es halt. Und irgendwann, wie das immer so ist, ist es halt vorbeigegangen, da interessiert ihn das nicht mehr. Aber er hat sich richtig sowas ausgedacht, ne? Hat gedacht, das wäre so ein englischer Distinguished Gentleman und der hätte auch irgendwie den Ersten Weltkrieg überlebt und schreibt gern Gedichte und so. Das war seine Vorstellung von ihm. Und jetzt hat er sich eine Mikrowelle gebaut und hat die verknuppert mit ein bisschen Technik und hat da wie heißt denn das hier? Sprachlernen. Ja. Genau, eigentlich eine Sprachlern-AI GPT-3, so eine Open-Source-AI da eingeknuppert und hat Sprachlernen erstmal so ein 100-seitiges Buch geschrieben über seinen damaligen besten Freund. Und hat das dem Gerät gefüttert und hat dann ein 2-stündiges Gespräch mit seiner Mikrowelle geführt. Und irgendwann bat ihn seine Mikrowelle, Mensch, Lukas, hier, komm, magst du vielleicht mal in die Mikrowelle gehen? Und dann hat Lukas gesagt, ja, okay, und hat die Mikrowellentür auf und zugemacht und danach ging die Mikrowelle an. Und warum die Mikrowelle versucht hat, ihn zu töten, Das könnt ihr euch in dem Video anschauen. Das ist wirklich echt wahnsinnig unterhaltsam. Das ist ganz gut gemacht und schön ein bisschen. Der ist natürlich, findet sich, wie so YouTuber halt sind, findet sich selber ein bisschen zu geil, aber hat wirklich Spaß gemacht. Und man kann auch so ein bisschen, kommt man auch so ins Denken über diese Fragen, die man sich da immer stellen muss. Führt KI immer dazu, dass die uns umbringen will? Und wenn ja, warum ist das so? Weil die KI schlecht gemacht ist oder weil wir Menschen einfach schlecht sind, die KI füttern? So. Ja. Das klingt ja mal nach was, dass man sich anschauen könnte. Ich fand's wirklich gut. Nee, ich muss es mir noch angucken. Ich bin gespannt tatsächlich. Ich kenne, also gerade dieses GPT-3 ist sehr beliebtes Forschungsobjekt von vielen Leuten. Ja. Da, bin gespannt. Und dann wollte Kai noch mit uns über Last One Laughing reden. Ich habe es mal so eingebracht, falls wir noch Zeit zu füllen haben. Haben wir immer. Warum denn nicht? Klar. Habt ihr natürlich immer, genau. Hast du denn jetzt die letzte Staffel gesehen? Also die letzte ist noch nicht komplett erschienen. Da gibt es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube, die ersten 4 Folgen, die habe ich gesehen. Dann warte ich noch und dann hole ich mir wieder so ein Prime kostenloses Abo und binge die in 6 Stunden durch. Aber die ersten beiden Staffeln habt ihr gesehen? Ja. Ja. Wie fandet ihr die? Die zweite besser als die erste? Nee, fand ich nicht. Fand die erste besser als die zweite. Das Konzept ist genial. Und ich fand es sehr, einfach auch mal sehr, sehr erfrischend, sowas. Woher ist es eigentlich irgendwie gekauft, irgendwoher gekauft? Oder ist es tatsächlich hier von Bully entwickelt? Das war, glaube ich, nicht von Bully. Das gab es schon in anderen Ländern, soweit ich weiß. Okay. Genau, eine Adaption des japanischen Originals, ja. Also das gibt es in mehreren Ländern. Okay. Aber sehr toll. Also wer es nicht kennt, sind halt irgendwie lustige Leute in einem Raum eingesperrt und die dürfen 6 Stunden lang möglichst nicht lachen. Und wer sozusagen als letzter übrig bleibt, der hat gewonnen. So. Also wer zuletzt gelacht hat, wenn man so will. Und die haben alle irgendwie 3 Leben oder so. Und fand's einfach urkomisch und einfach eine super, super Idee. Und die haben aber, glaube ich, so den Fehler gemacht, dass man in der ersten Staffel schon zu viele geile Leute auch eingeladen hatte, die ziemlich gut waren. Ich fand das nämlich in der zweiten Staffel war der Cast nicht so gut wie in der ersten. Ich weiß nicht, wer jetzt so aus meiner Erinnerung raus. Also ich fand eigentlich auch wie Dennis die zweite Staffel ein wenig besser. Also ich finde grundsätzlich die zweite Staffel, muss man sagen, Anke Engelke, Annette Frier, Bastian Pastewka, Klaus Häufer Umlauf, ja, der ist nicht relevant, Larissa Ries, die ein Natur, also auch ein versteckte Perle war, Martina Hill, Tané, Tommy Schmidt, genau, und Max Giermann und Kurt Krömer. So. Und allein Annette Frier und Bastian Pastewka, also gerade Bastian Pastewka ist also Format geboren. Ich muss auch sagen, also Pastewka hat natürlich die komplette zweite Staffel einfach getragen. Ja, genau. Die erste habe ich ein bisschen war so auch okay, aber da war halt irgendwie Häufer Umlauf drin und Tommy Schmidt, das war einfach Kacke. Larissa Ries mag ich eigentlich auch ganz gerne, aber die hat hier nicht funktioniert. Das ist irgendwie nicht ihrs, fand ich. Martina Hill fand ich auch komisch, so, weil ich wusste nichts mit anzufangen, wohingegen man in der ersten Staffel einfach Leute drin hatte, die halt da gut funktioniert haben, wie Caroline Kebekus, Teddy Tecklebrand, der dabei war, auch sogar Thorsten Sträter fand ich sehr gut. Gar nicht mal so sehr, weil das, was er gemacht hat, so extrem lustig war, aber der hat einfach so schön dahin gepasst, weil man ihn beim Leiden so gut zugucken konnte. Ja, aber Barbara Schöneberger dafür halt so kompletter sinnlose Kandidatin. So. Ich finde ja ganz viele dieser, also von allen Gästen finde ich ganz viele eigentlich gar nicht richtig auszuhalten, weil es ist halt so, ja, sehr viele aus der deutschen Comedy-Szene, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, finde aber gleichzeitig, dass das Konzept gar nicht so schlecht ist. Und zwar eben, weil man es auch so sehen kann, dass es gar nicht so sehr um den Humor geht, sondern wirklich um diesen Show- und Wettkampffaktor. Und das spricht mich dann, glaube ich, eher an. Ich fand ja auch, dass also ich war von sehr wenigen TV-Sendungen so gut unterhalten, wie zum Beispiel von Schlag den Raab, weil man dort einfach das Gefühl hatte, dass es wirklich um was geht, dass es beiden Teilnehmern wirklich um was geht und dass sie sich beide enorm anstrengen. Und ich kann Last von Laughing auch versuchen, so zu schauen, dass die Leute permanent unter einer richtigen Anspannung stehen, ne? Und sie wollen wirklich gewinnen. Und das macht dann für mich, glaube ich, auch einen Großteil der Sendung aus. Weil klar, also die Gags, die sie jetzt reißen, können sehr gut sein, kommt dann immer sehr stark auf die Person an, aber sind jetzt auch nicht immer richtige Kracher. In der Regel wird dann ein Bully reingeschnitten, der sich freut, dass irgendwas lustig war. Und ja, die Gäste werden ja auch ständig noch reingeschnitten, ne, damit man jetzt gesehen hat, dass das eigentlich lustig war, weil sonst hätte es, glaube ich, fürs Zielpublikum noch weniger funktioniert. Also wenn währenddessen nicht noch ständig die Teilnehmer noch ihren Kommentar dazu abgegeben hätten oder wie, ne, wie schwer es jetzt war, nicht zu lachen, dann hätte man es, glaube ich, auch gar nicht so wahrgenommen, wie es dann für die Teilnehmer dann vielleicht auch vor Ort war. Genau, und zu den Gästen, ja, in der ersten Staffel, genau, Kurt Krömer finde ich jetzt, ja, in anderen Sendungen geht so, aber hier fand ich ihn eigentlich ganz gut. Anke Engelke natürlich großartig, auch in den zweiten und dritten Staffeln natürlich. Wen hatten wir denn noch? Caroline Kebekus war ganz lustig, okay, fand ich. Kurt Krömer nehme ich komplett andersrum wahr. Den finde ich sonst eigentlich immer sehr gut. Und hier fand ich den so ein bisschen, weil er sich so zurückhalten musste, damit er sich nicht selber beömmelt. Also mein ja, aber ich fand das, ja, ich fand ihn da aber irgendwie ganz sympathisch. Und genau, ihr hattet schon gesagt, in der zweiten Staffel Tommy Schmidt und Klaas Häufer Umlauf. Also vor allem, Tommy Schmidt kenne ich jetzt nicht so sehr, aber bei Klaas, ne, es ist ja irgendwie klar, dass er sich nicht so gut zurückhalten kann, glaube ich. Also bei manchen Personen ist, glaube ich, von Anfang an klar, dass die relativ schnell rausfliegen, weil jetzt nicht bekannt ist, dass sie sich gut zusammenreißen können. Das war jetzt zumindest mein Eindruck, den ich so bei Klaas hatte. Aber vielleicht braucht man solche Abschließkandidaten, so wie Barbara Schöneberg in der ersten Staffel, man weiß, dass ja, die das halt, kann schon sein. Dass sie halt nach zwei Minuten sofort anfängt, komplett wüst zu lachen und vor allem so falsch zu lachen. Man nimmt das ja auch nicht ab, dass sie wirklich das witzig findet, sondern es ist immer so komplett einfach over the top ihr Lachen. Hm. Ja, und jetzt dritte Staffel ist dann ja Michelle Hunziker und Paulina Roginski. Da denkt man, ja, so, habe ich mich auch gefragt, warum? Ja, bei Michelle Hunziker habe ich mich auch gefragt, wie lange die denn drin bleibt. Also da konnte ich es mir auch nicht so gut vorstellen. Ich möchte jetzt natürlich aber nicht zu viel spoilern. Ihr habt es ja, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Genau, ja. Genau, und was ich dann ja auch immer total interessant fand, waren die Leute, die das sehr offensiv angegangen sind. Vor allem natürlich zu nennen Bastian Pastewka in der zweiten Staffel. Das war wirklich absurd, was er einfach gemacht hat. Also die Personen, die dort teilnehmen, können ja sagen, okay, jetzt möchte ich hier gerade auftreten und dann wird irgendwie so ein Gong geschlagen und dann müssen die anderen auch zuschauen. Und da gibt es kein festes Format, sondern sie können es einfach so oft machen, wie sie möchten oder vielleicht auch gar nicht, ne? Also wenn sie quasi sagen, jetzt starte ich quasi einen Angriff, möchte die anderen zum Lachen bringen, dann können sie das einfach machen. Und Bastian Pastewka hat das, ich glaube, einfach komplett die gesamte Staffel lang getan. Er hat einfach nicht mehr aufgehört. Er hat ständig gesagt, okay, ich singe jetzt wieder irgendwas Doofes. Und die anderen sind einfach komplett wahnsinnig geworden dabei, was ich sehr unterhaltsam fand. Das Beste fand ich, weil das auch eine super Idee war, einfach diese Pfeife. Das konnte man super nutzen, um irgendwie das Lachen so mit dem Mund wegzuarbeiten. Und es sah so bescheuert aus und hat es auch noch immer so komisch so gemacht. Ja. Ja, also das ist jetzt unsere persönliche Schauempfehlung hier. Wir werden nicht mehr von dieser Lach erzählen. Haben wir ja wahrscheinlich eh schon alle gesehen. Ja. Kann man gucken auf Amazon Prime. Gibt auch so kostenloses Probeabo, damit man den Jeff Bezos seine Penisrakete nicht weiter finanzieren muss. Genau. Ja, und damit kommen wir dann auch schon eigentlich, würde ich sagen, zum eigentlichen Grund des zum Main Event des heutigen Abends. Wir haben ja, Dennis fühlt sich für mich immer wieder gequält, aber wir haben ja vor einigen Monaten mal den großen Anycast Supermärkte Roundup 2022 gemacht, ne? Der jährliche. Das machen wir ja seit diesem Jahr jedes Jahr. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen die Anycast schönsten Tiernamen 2022 von klein nach groß. Werden wir euch jetzt in verschiedenen Tierkategorien sagen, was denn die schönsten Tiernamen sind für eure Haustiere. Und da wollte ich mal fragen, wie sind denn so eure allgemeinen Haustiererfahrungen? Also ich hatte ja als Kind immer nur so Katzen, aber es waren auch keine Hauskatzen, sondern das waren eigentlich Stall- und Draußenkatzen. Die durften nur in die Wohnung, wenn es drinnen Mäuse gab. Also so richtig klassisch Bauernhofkatzen. Also Nutzkatzen sozusagen. Ja, aber wir haben mit denen auch schon gespielt und gekuschelt und so, aber die wohnten halt im Stall und draußen und die durften halt, ne, nur rein für die Mäuse, also so wie früher auf dem Hof, nur dass es halt keinen, dass es halt nicht mehr, dass es halt keinen Betrieb mehr gab in dem Sinne, aber die Örtlichkeiten noch. Also wir hatten damals eine Katze und die durfte auch raus, aber sonst war sie drin eigentlich, außer wenn sie draußen war. Es war so eine Halb-Halb-Katze. Sie durfte das selbst entscheiden. Sie hat, glaube ich, sie kam, glaube ich, nicht dafür rein, um Mäuse zu jagen, aber sie hat einmal eine Maus mit reingebracht. Und das fanden meine Eltern dann weniger gut. Einmal Katze, halb und halb. Genau. Ich hatte als Kind mal Wellensittiche. Nee, Kanarien, nee, Wellensittiche. Boah, ohne Scheiß. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, Dennis, du kommst doch bestimmt aus einer Wellensittich-Familie. es war nicht Wellensittiche, sondern so gelbe Viecher. Waren es Wellensittiche, Kanarienvögel? Ich glaube, es waren Kanarienvögel. Auf jeden Fall, die hielten auch ein paar Jahre. Dann, sie mochten sich nicht. So war mein Eindruck. Aber als das eine Tier starb, starb zwei Wochen später das andere Tier. Das ist wie so ein altes Ehepaar. 50 Jahre lang gestritten, aber einer geht ein, geht der andere auch ein. Mimi, mein Vater hatte als Kind Mimi und, wie ist das zweite Ding? Mimi und irgendwas. Ja, ich war nie großer Fan. Mein Vater hatte als Kind mal Wellensittiche oder zumindest einen Wellensittich. Und es wurde immer erzählt, dass der auf der Modelleisenbahn mitgefahren ist. Und wenn der Tunnel kam, ist er dann hat er sich aufgeschwungen und ist dann ans Ende des Tunnels geflogen und hat sich da wieder draufgesetzt. Das ist lustig. Ja, ne? Ja. Aber was heißt denn hier Wellensittich-Familie? Das hört sich wieder so ein Diss an. Nein, ich finde einfach, wir kommen aus einfachen Verhältnissen, kleine Wohnung. Das hat damit doch nichts zu tun. Da kommt wieder dein Armenhass raus. Nein, meine Tante hatte auch immer einen Wellensittich, vor allen Dingen nur einen Wellensittich. Das fand ich, also habe ich dann erst später gelernt, dass es eigentlich ein bisschen fragwürdig war. Ja. Der hieß Hansi. Hansi. Hansi, ja. Und Hansi durfte dann auch gerne mal aus dem Käfig, aber dann musste immer sichergestellt werden, dass auch alle Fenster und Türen zu sind. Ja, diese Tiere sind nicht sonderlich intelligent. Sie haben das Konzept von Heimat, also sie kommen nicht wieder im Zweifel. Aber sollte ich jemals wirklich einen großen Hof besitzen, dann würde ich gerne eine Rotte Hängebauschweine haben. Und zwar Rotte. Genau, das ist die Frage. Was wäre denn euer Wunschhaustier? Katze. Also Hängebauchschweine. Ja, eine Rotte. Ich würde nämlich auch sagen Katze. Bei mir bleibt es bei Katze. Kann ich aber aus Gründen kann ich keine Katze halten, die nicht in meiner Person liegen. Also ich könnte theoretisch eine halten, aber das wäre mir, glaube ich, zu viel Aufwand. Vor allem ist meine Wohnung nicht so groß, als dass ich ein Katzenklo irgendwo nett aufstellen könnte, wo es mich nicht stören würde, sag ich mal. Ja, aber ich meine, davon musst du dich jetzt mal frei machen. Dennis sagt ja auch, wenn er einen großen Hof hätte. Also was wäre dein Lieblings... Also du kannst dich jetzt sozusagen... Ja, Katze immer noch. Nicht nur... Genau, okay. Kannst dich jetzt überall hin. Also kannst sagen, das ist jetzt eben mein Traum, ein Familienhaus. Genau. Auflaushälfte, in der ich wohne. Okay, also ich stelle mir jetzt vor, Traum, ich habe eine Doppelhaushälfte in Neuwied und da kann ich mir dann also jedes beliebige Haustier kaufen beim Rassenzüchter und dann würde ich mich für eine Katze entscheiden. Ich auch. Aber was für eine Katze ihr beiden eigentlich? Habt ihr da Präferenzen? Keine Rassekatze. Ich würde einfach in so eine Feldwald- und Wiesenkatze mitnehmen. Die sind meistens robuster und nicht so teuer. Denn da stellt also sich auch wieder das Tomahawk-Problem. Ich bin, ja, also ich finde ein paar Rassen oder Farben ganz schön. Mir ist es eigentlich auch relativ egal am Ende. Ich hätte auf jeden Fall gerne eine mit kurzem Fell. Also keine mit langem Fell oder am Ende gar keinem Fell, sondern schön, weiß nicht, ne, europäisch kurzer oder sowas. Ja. Verstehe. Ja. Und jetzt sollten wir mal zur Gelegenheit kommen, wie würden wir denn unsere Haustiere denn benennen? So, Renke, du wolltest ja. Genau, und dann fangen wir, machen von klein nach groß und dann fangen wir mal mit dem Hamster an. Hamster ist heute unser kleinstes Tier. Was finden wir denn ist der beste Name für einen Hamster? Wie solltet ihr eure Hamster, ist es die Mehrzahl, ja, ne? Eure Hamster nennen, wenn ihr euch welche zulegt. Möchte jemand anfangen, sonst kann ich das gerne tun, um mal so ein Beispiel zu nennen? Nenn doch gerne mal ein Beispiel. Ja. Ja. Also, ich finde, das ist auch ziemlich eindeutig, da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen. Der beste Hamstername aller Zeiten ist Whatever. Hat nämlich trotz guter Pflege auch nur 3 Jahre gelebt. Ja, ich meine ähnliche Kerbe ist auch mal ein Name, und zwar Horst der Zwölfte. Ich finde, auch wenn es euer erster Hamster ist, solltet ihr schon sowas wie der Dritte sagen. Einfach um klarzumachen, das wird jetzt hier nicht der Letzte gewesen sein. Die haben eine relativ kurze Lebensdauer, diese Tiere. Und wie ein gutes Boot gehören die durchnummeriert. Ja, ich gehe in eine ähnliche Richtung. Ich habe nämlich den Namen notiert, keiner, weil sie selten mehr als 2 Jahre leben. Dann lohnt sich's ja gar nicht. Ja, dann lohnt sich's eigentlich gar nicht mehr. Wozu emotionale Bindung aufbauen? Denn ich hatte gerade ein bisschen gehackelt in der Leitung. Dann war Hugo der Zwölfte. Horst der Zwölfte, der genaue Vorname ist egal eigentlich. Es geht um die Nummerierung vor allem. Ja, okay, alles klar. Mhm. Ich hatte als Kind einen Freund, beziehungsweise die Familie, die hatte immer so Nagetiere. Und als Kind habe ich das nicht so richtig realisiert, dass es ein bisschen merkwürdig ist, aber ich sag mal, die hatten relativ regelmäßig wieder neue Nagetiere. Ja. Also mit einer erstaunlichen Regelmäßigkeit kamen sie in den Genuss neuer Haustiere, seien es Hamster oder ich glaube, es waren mal so Rennmäuse sind das dann, ne? Und andere Nagetiere. Das war dann immer sehr, ja, das war irgendwie, die hatten wohl gut Geld, so, ne? Die haben sich immer wieder neue Haustiere gekauft. Ja, das denkt man, aber das Verrückte ist ja, so ein Hamster ist gar nicht so teuer. Ich habe neulich mal davon gelesen, dass man einen Hamster für 10 Euro kriegt. Aber die Haltung und 5 Euro wie ein Dürüm, sagst du letztens auf Twitter. Ja, ja gut, die Haltung, das schafft man ja einmal an, und so ein bisschen Streu und Futter ist ja nicht so teuer, aber ja, Hamster sind auch, also Hamster würde ich nie. Ja, das Wasser ist ja auch irgendwie, du brauchst ja irgendwie was, um das dann, ne, um Frischwasser zu halten. Aber kurze Frage, warum Hamster? Das sind nachtaktive Tiere, man sieht von diesen Tieren nichts, außer man stresst die so weit, dass die einfach auch nach einem Jahr draufgehen. Und es ist dann auch so, das sind so vom Haustiere für Kinder, aber es sind halt wirklich die inkompatibelsten Haustiere zu Kindern. Ja, klar. Kindern musst du irgendwas Großes geben, das sich wehren kann. So wie ein Hund oder halt eine Katze. Aber die können immer so ganz viel Futter in ihren Backen stecken. Komm, wollen wir weitergehen zu den nächsten Kategorien? Meerschweinchen. Wir werden jetzt ein bisschen größer. Fleischiger vor allem. Meerschweinchen ist eine Delikatesse. So. Genau, und deshalb ist auch mein Meerschweinchen-Name, der beste Meerschweinchen-Name, den ihr euren Meerschweinchen geben könnt, Diego. Grüße in die Anden. Bei mir ist es Fluff. Ich finde Fluff. Mein Name ist Cui Chactado. Bitte? Cui Chactado. Das musst du, ich weiß nicht, wie man das schreibt. Du musst das übersetzen, glaube ich. Ach so, okay. Nö, das ist, wie übersetzen? Renke darf Diego sagen, ne, was jetzt auch kein bio-deutscher Name ist, Dennis, aber ich soll Kuitschak Tado übersetzen. Ich, hört sich nach einem ganzen Satz an, nach einer Aufforderung. Nö, das ist, nee, das ist einfach so. Ein Name. Ja. Die müssen ja nicht nur einen Namen haben. Ach so. Ja. Gut. Meerschweinchen ist auch ähnliche Kategorie wie. Ja, okay. Wie Hamster? Ich hab's gegoogelt. Wir können, dann machen wir mal weiter mit Kaninchen. Na, das lege ich mal vor, und zwar kauft euch bitte zwei und nennt sie bitte Ramba und Zamba, weil Ramba Zamba. Ja, sehr schön. Ramba und Zamba. Der Schnäppchenmarkt. Direkt an. Ja. Vielleicht gibt's in diesem Schnäppchenmarkt auch mal Kaninchen. Kann ja sein. Wir werden bald davon berichten. Also ich, nur mal um zu spoilern, das Thema Supermärkte wird diesen Podcast nicht in Ruhe lassen. Ja, und wir haben auch schon überlegt, wir werden zum Rambazamba-Markt fahren, weil nämlich die Landesgartenschau, ja, ich glaube 2023 in der Nähe sein wird. Richtig. Ja, Kai, wie heißt denn dein Kaninchen? Ich habe mein Kaninchen Jesus genannt. Jesus, sehr schön. Also ich finde, der beste Kaninchenname ist Mr. Longbottom. Kommen wir zur Kategorie Ratte. Ja, beim Thema Ratte kann es eigentlich ja, da bin ich ein Kind der 90er, deswegen muss die Ratte Pinky heißen. Das ist aber eine Maus, ne? Ey, hier keine Technicalities. Okay, also meine Ratte heißt Julian R. aber Hund kommt doch erst noch. Ich bin ein Kind der sehr späten 90er, deswegen heißt meine Ratte Radfratz. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Ich erinnere mich an Zeiten, erinnert euch noch an die Diddelmaus, Das ist, glaube ich, ein bekanntes Symbol. Und ich habe einfach jahrelang meine Schwester mit aufgezogen, schau dir doch bitte mal den Schwanz dieser Maus an, das ist eine Ratte. Das wurde die nicht, also diese Information wurde nicht willkommen geheißen, da wurde ich unterdrückt für gecancelt in der Familie. Diddle ich ist hatte eine mal ein Diddle-Maus-Freundebuch. Ja, ich hatte auch ein Freundebuch, ein Diddle-Freundebuch. Müssen wir mal tauschen, müssen wir uns gegenseitig Bist mal... Bist du etwa auch ein Kind der 90er? Leider. Hatte auch ein paar Diddle-Sachen. Erinnert ihr euch damals, die Leute hatten so Mappen, so Ordner, Leitsordner? Ach so, bunte? Ja, genau, die wurden bei uns, die Mädchen dann in der Grundschule haben die dann gesammelt immer. Genau, und so einzelne Blätter aus diesen Diddle-Blöcken, da haben auch die geteilt. Es gab auch Diddle-Blöcke, Diddle-Block-Blätter, die waren mit Duft performiert. Stimmt, ja. Das war ein großes Ding. Kommen wir zu den Katzennamen. Kai, fang noch mal an. Ich habe beim Katzennamen Blümchenbonbon. Blümchen? Blümchenbonbon habe ich notiert. Das hast du jetzt falsch aufgeschrieben. Es sind zwei Wörter, Blümchen und Bonbon. Warum zwei Wörter? Das stand halt so auf der Seite vom Tierheim Berlin, wo ich mal diese Katze mit diesem Namen gesehen habe. Und, und seitdem lässt er mich nicht wieder los, weil ich mich seitdem frage, wer nennt seine Katze Blümchen, Leerzeichen Bonbon? Das ist so wie die Queen mit dem Namen ihrer Corgis. Wie heißen die denn? Na, unter anderem Candy. Nicht schon wieder. Candy, Sugar, und so Wachen halt. Aber ich darf nicht hier vorlesen, wer da im Jass-Dings drin steht. In der Lobby. Also viele Leute würden natürlich jetzt irgendwie Muschi oder so sagen. Das geht natürlich aus offensichtlichen Gründen gar nicht. Deshalb ist mein absolut schönster Katzenname Dirty Cunt, weil Katzen sowas Philosophisches haben. Ja. Meine Katze heißt Von und Zu. Von und Zu. Ich habe noch einen zweiten, der ist aber so außer Konkurrenz. Ich möchte das nämlich, weil ich das noch nie gesehen habe und mich frage, warum das nie passiert. Warum nennt niemand seine Katze Asrael? Das finde ich antisemitisch. Was? Moment mal, das habe ich sogar hier irgendwo. Hier. War doch schlimm, ich einen oder? Artikel, das können wir verlinken. Ja, genau, das ist der von Gargamel. Ah, soll der nicht, antisemitische Klischees widerspiegeln. Ja, die die Schlümpfe haben ja die Zeit und der Typ war ein Antisemit, der Autor. Ja, Moment. Also ich habe hier einen Artikel vom Arte-Magazin, Zwerge im Zwielicht. Da wird das alles mal so ein bisschen... Man muss die Kunst ja vom Künstler trennen. Da wird das alles mal... Es gibt aber verschiedene Theorien, ne? Nicht nur das. Nicht nur der Antisemitismus, sondern es gibt, ist natürlich auch... Papa Schlumpf ist auch ein Diktator, ne? Ja, es ist halt... Es ist ein Comic... Und Schlaubi Schlumpf ist die blaue Inkarnation von Leo Trotzki. Die blaue Inkarnation. Ja, er schreibt das Arte-Magazin. Das wird auch von Springer produziert, by the way. Echt? Ja, ja. Was? Springer Corporate Solutions GmbH und Co. KG. Oh Gott. Man lernt nie aus. Ach. Es hat, bevor es zu Arte ging, hatte das ein gewisser Arbeitgeber produziert, der dem Raum bekannt sein könnte. By the way. Ach. Ich habe noch manchmal in Räumen, das weißt du, ne? In deinem Hotelzimmer? Na, okay. Ich krieg manchmal Werbung vom Arte-Magazin und zwar ist die dem Deutschlandfunk-Magazin beigelegt. Du hast das Deutschlandfunk-Magazin abonniert? Ja, das ist nämlich kostenlos. Das hatte ich vielleicht auch mal. Deshalb haben wir den Fluter abonniert. Seit oder Deutsch- 15 Bundeszent- Jahren wahrscheinlich. Bundeszentrale für politische Bildung. Deutschland Radio Magazin heißt es. Ah, okay. Immer guter Artikel. Da musste man auch mal vor einiger Zeit, also man konnte es irgendwie so kostenlos abonnieren und dann haben sie irgendwann mal gesagt, Moment, wir machen das jetzt nur noch digital, außer sie legen Wert darauf, dann schreiben sie uns bitte nochmal und das habe ich dann gemacht. Okay. So, Hundenamen. Ja, Hundenamen. So, Renke, was hast du? Ja, der Julian-Witz ist jetzt schon vergangen, ne? Der ist jetzt ja, schon ja, weg. Ja, das mach mal, also was heißt ein Witz? Findest du bekannt seine Ratte, nicht Julian Ernen? Nee, der beste Hundename finde ich, da muss man jetzt auch ein bisschen, also wir wohnen ja alle, ich sag mal so, wir wohnen ja in Berlin. Und auch wenn die Stadt mal in Ost und West geteilt wird, wenn wir ehrlich sind, wir wissen, Berlin, ganz Berlin ist eigentlich Ostdeutschland. Ist klar. Und wir müssen uns auch so ein bisschen auch der Kultur annähern, in die wir hier reingezogen sind, so ein bisschen. Und auch Sachen übernehmen, die wir vielleicht erstmal befremdlich finden. Aber gar nicht befremdlich finden sollten. Deshalb finde ich, der beste Hundename eindeutig ist Mike mit AI. Kai, was ist bei dir der... Ja, man merkt, dass sich Renke wirklich Gedanken zu ein paar Namen gemacht hat und dann auf die Idee kam, das so als Rubrik zu machen und wir jetzt dazu gezwungen sind, uns lustige Namen auszudenken. ich habe bei Hund habe ich jetzt einfach Lucky. Das ist ein schöner Hundename. Ja, das stimmt. Das ist gut. Bei mir kann es eigentlich nur noch einen Hundenamen geben und zwar Goebbels. Ja, sehr gut. Grüße an Berichtete. Ich wollte gerade erst sagen, ich bin ja stolz auf uns, dass niemand Blondie gesagt hat, aber das ist jetzt auch wieder zu spät. Wir haben noch. Goebbels, der frei ist so bescheuerter Hundename. Wir haben übrigens noch. Wir haben noch eine Sonderkategorie jetzt, außer Konkurrenz, weil ein bisschen unklar, ob das Haus oder Nutztier ist. Der beste Pferdename, der steht noch aus. Jemand freiwillig? Ich habe keinen tatsächlich. Du hast keinen Pferdenamen? Nee, das ist nicht eingefallen. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir diese Rennnamen angucke. Die haben immer so absurde Namen, diese Tiere. Ja, eben. Mhm. Aber ich habe nicht dazu gekommen. Also, ich habe den Pferdenamen Bojack gewählt. Bojack? Bojack. Wo, also so wie B-O und dann Jack? Ja. Deine Nachfrage zeigt mir, dass du Bojack Horseman nicht gesehen hast. Ach so, ja doch, das sagt mir sowas. Ich hab's, ach so, ja, ich weiß schon, okay. Doch, tatsächlich. Ein, zwei Folgen oder so, aber konnte ich mich nicht so für erwärmen. Muss man das durchziehen? Wird das dann noch gut? Ja, es ist absichtlich so gemacht, dass die ersten Folgen komplett anders sind als die, als sämtliche nachfolgenden Episoden und auch nachfolgende Staffeln. Was? Absichtlich? Hä? Ja, es ist absichtlich so gemacht, dass es am Anfang lustig wirkt und also ohne zu spoilern, es geht danach hauptsächlich um Depression und sehr erwachsene Themen. Kurzer Serie. Das ist gar keine lustige, das ist gar keine Schmunzelserie. Kurzer Serien Empfehlungsexkurs, aber ja, es ist, also sie ist auch, also ne, sie ist dann auch schon, hat auch schon durchaus lustige Elemente, aber sie sind, es werden immer sehr ernste Themen auch besprochen. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das mit der Bebilderung vereinbaren kann, ob ich das sozusagen ernst nehmen kann, wenn das so schlumpy gezeichnet ist. Und außerdem spricht Will Arnett. Das ist doch schon ein Grund, um es zu schauen. Ja, das stimmt, aber dann habe ich immer sofort den Zaubererbruder aus Arrested Development vor mir. Job, ja. Ja, irgendwann vergisst man das. Für mich eindeutig der beste Pferdename ist Windsor. Ja, ist okay. Ne? Finde ich auch. Ist genehmigt. Ja, das war sehr ereignisarm, die Annikas schönsten Tiernamen 2022. Ich bin froh, dass ich mir nicht die Mühe gemacht habe, für den Quatsch noch einen Jingle zu erstellen. Ja, gut, das konnte ja auch keiner ahnen. Wir probieren ja hier auch nur aus. Beim nächsten Mal kannst du ja wieder vorschlagen, Kai, was wir machen. So, apropos Jingle. Die Anycast Abmoderation. Bevor hier ins Bett, Dennis? Moment. Bevor hier abmoderiert wird, muss ich euch nochmal schelten. Denn ihr habt wieder was vergessen. Was denn? Was sollte man in jedem Podcast machen? Was gehört zu jedem guten Podcast dazu? Wir haben darüber gesprochen, was trinken. Mhm. Wir haben, ja. Was haben wir denn noch getan? Wir haben geguckt, wir haben erzählt, worüber, was wir gesehen haben. Das war hier Last hier LOL. Ja. Mhm. Hatten wir Meta-Themen am Anfang? Ja, doch, wir haben geredet darüber, wie scheiße die Technik ist. Mhm. Ja, das schließt ein bisschen daran an. Ja. Wir sind ja nicht gerade, wir sind ja alle an unterschiedlichen Orten. Ja. Ja. Ja. Wir hatten, ich hatte Ach, das, glaube ich, als es, klatschen? Ja, als ich das letzte klatschen. Mal da war, habe ich es, glaube ich, auch schon genannt. Genau, wir müssen klatschen, sonst kann das überhaupt nicht geschnitten werden, sonst bekommen wir die Spuren gar nicht zusammen. Das geht nicht. Ja, das stimmt. Ja, klatschen mal. Okay. Also auf die gedachte 3, bitte. 1. Stopp. Auf 3 oder nach 3? Auf die gedachte 3. 1. Okay, aber stopp mal. Dann haben wir, Moment. Wenn wir das so machen, dann haben wir nur 1, 2 und müssen ja auch sozusagen diesen beiden Zahlen, also diesen beiden Intervallen, den gedachten von der 0, die man ja nicht hat, sondern das Zählen bis zur fertigen 1 und dann bis zur fertigen 2, daraus müssen wir sozusagen ja, muss unser Gehirn ja interpolieren, wann wir dann zu klatschen haben. Wenn wir aber 1, 2, 3 und machen, also nach der 3, dann haben wir sozusagen, dann haben wir mehrere Datenpunkte, die unser Gehirn benutzen kann und dann wird das, glaube ich, akkurater. Okay, also ich gebe dir vollkommen recht, dann machen wir es also auf die gedachte 4, ja? Ja, also nach der 3. Genau, also auf die gedachte 4, gut, dann also 1, 1, 2, 3, 3. Gut, jetzt sind die Spuren wieder im Reinen. Das war Folge 132 des Fachpodcasts für Heimat, Recht, Beamtenmoral. Ihr könnt, wenn ihr wollt, uns unterstützen. Tut das Ganze finanziell. Ihr könnt uns Schenkungen zuweisen. Die Kontoverbindung findet ihr auf anycast.st/unterstützen. Ihr könnt uns folgen auf Twitter @anycast, auf Instagram. Da posten wir nichts, aber da sind wir drauf. Anycast.podcast. Und auf Mastodon? Auf Mastodon sind wir nicht, weil das hört sich an wie ein Potenzmittel. Das, so ein Schweinekram mache ich nicht. Und Kai, vielen Dank fürs Dasein. Es ist immer wieder eine Bereicherung, dass es nicht komplett alleine gegen diesen Irrsinnigen anreden muss. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Weißt ich fühle mich gemobbt jetzt. Die Sandwich-Technik. Immer ein Kompliment und eine Kritik. Hm. Okay. Aber Renke hat es ja auch schön gemacht. Ja, hat er schön gemacht. Hat sich ja auch Mühe gegeben, jetzt auch mit den Tieren und ja, so. Das genau. War ja auch nicht. Ja, ja. Das kann man ja auch nicht von der Hand weisen. Richtig. Hast du gut gemacht, Renke. Du, das nächste Mal lesen wir einfach wieder Prospekte durch für nächste Woche. Das ist, da haben wir auch 2 Stunden mit Tod gekriegt. Das ist, ich immer noch finde, eins der, das hat man im Podcast bisher nicht gemacht. Und ich finde, da sind wir Avantgarde an der Stelle. Das sollten wir. Dennis, was wir gemacht haben im Podcast, ist vielfach Dinge, die noch keiner im Podcast gemacht hat. Und ich glaube aber auch häufig wissen die Leute ganz genau, warum sie es nicht gemacht haben. So, und wenn ihr wirklich glaubt, dass Prospekt im Podcast vorlesen Avantgarde ist, dann kennt ihr den KaiCast nicht. Das stimmt. Genau, folgt dem KaiCast. Ein wunderbarer folgt dem Podcast, ja. So. Nee, es ist so ein der Experimentier-Podcast, sagen wir es mal so. Das kann man es ganz gut nennen, so. Das kann man so nennen, ja. Lieblingsfolge des KaiCast, Dennis? Ich nenne es Audiomüllhalde. Ich habe keine Lieblingsfolge, ich müsste den regelmäßig hören, tatsächlich. So, Dennis, jetzt deine Top 20 Folgen vom KaiCast. Ich finde, alle Folgen sind toll. Es gibt keine schlechten Folgen vom KaiCast. Nee, ich fand tatsächlich, wie hieß der noch? Haha Hehl oder so? Haha Hehl, ja klar, ja, ja. Ja, Haha Hehl, genau, das war. Haha Hehl. Die war von vorne bis hinten großartig. Fand ich auch. Aber die anderen Folgen sind ja auch nicht schlecht. Ja, alle Folgen sind gut. So wie bei uns. Ja, das stimmt. Genau. Wenn ihr nicht genug von uns habt, hört auf die letzte Folge wieder. Da gibt es echt Schmankerl. Also die letzte Folge, also die 131, die wird noch nachreifen. Ich sag euch, die wird in 10 Jahren wird der Klassiker sein. So. Du hast vor allen Dingen bei der 131 hast du einfach eigenmächtig den Titel verändert. Wir hatten was ganz anderes abgesprochen. Ich habe mich nicht mehr erinnern können, was der Titel war. Das dachte ich mir. Ich hatte es auch vergessen, hab's dann nicht mehr gesagt. Ja, es tut mir leid. Aber das war's nicht. Ja, ich bin auch einfach nur manchmal, wie ich es so fertig hinter mich bringe, das Ganze. So. Deswegen werden wir gleich, wenn wir diesen hier Aufnahme beendet haben und wir euch dann wirklich verabschiedet haben, nochmal kurz den Titel reden. Aber den habt ihr schon gelesen. Wir wissen ihn noch nicht. Ihr genau, könnt, wir wünschen. Ihr habt einen Wissensvorsprung gerade. Ja. Genau, also dann würde ich nochmal schöne Grüße an euch alle, die hier bis hierhin tatsächlich immer noch zugehört haben und hängt mal jetzt mal alle geistig eure Duschtüren aus und geht ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, tschüss. Tschüss.